Hallo und herzlich willkommen zur Sonderschule für Film und Fernsehen. Ja, wie der Volksmund ja so sagt, erkennt man an der Nase des Mannes seinen Sinn für Humor. Und in dem Fall haben wir schlechte Nachrichten. Wir haben die Supernasen geguckt. Ja. Ich war schon gerade so ein bisschen am Mittanzen, das hat jetzt leider keiner gesehen. Ich find's witzig, weil letztes Mal bei Tiptoes hast du halt gesagt, gern geschehen für diesen Ohrwurm, aber den richtigen Ohrwurm hast du dir für diese Woche nämlich aufgehoben. Ja, dabei gehört das Lied gar nicht mal zu dem Film, über den wir reden. Das stimmt. Unerklärlicherweise, weil dieser Oliver Onions Song, glaube ich, erst zu einem späteren Film aus dem, ich möchte es mal nennen, Lisa-Film Extended, nee, das Lisa-Film Cinematic Nasenverse. Auf jeden Fall, ja. Ein Geschwür aus mehreren Filmen, die zwischen 1981 und bis Ende der 90er entstanden sind. Nicht alle unter der Regie von Lisa-Film, aber alle unter entscheidender Mitwirkung, mindestens entweder Thomas Gottschalks oder Mike Krügers. Das ist nicht der erste Film aus dem Lisa-Film Cinematic Nasenverse, sondern der zweite. Der erste war Piraten sind der Powerplay, der technisch gesehen erstens nicht von Lisa-Film ist und zweitens auch nur ein Supernasen-Film der Besetzung wegen. Erst mit Die Supernasen aus dem Jahr 1983 haben Thomas Gottschalk und Mike Krüger ihre wahre Berufung gefunden, nämlich das Drehbuch schreiben und das Spielen. Yeah. Sie waren quasi, bis auf Regie haben sie alles gemacht. Also alles in dicken Anführungsstrichen. Aber was mir durch den Kopf ging, war halt dieser, es gibt halt diesen komischen Klischee-Gedanken oder was auch immer, dieses Schreiben kann jeder. Hast du vielleicht auch schon mal gehört? Ja, technisch gesehen, jeder, der lesen und schreiben kann, kann schreiben, ja. Ja, also, aber halt. Kann nicht jeder für Filme schreiben oder Bücher schreiben, kann jeder. Kontoauszug halt ausfüllen oder so, eine Überweisung ausfüllen. Das geht. Einen eigenen Namen schreiben, auch oft, ja. Oft weit verbreitet. Aber auf alle Fälle, so diese Idee, jeder kann Film schreiben, weil jeder schreiben kann, ist halt, bewahrheitet sich halt ziemlich häufig nicht. Und in diesem Fall. Auch da würde ich sagen, technisch gesehen oft genug ja. Weil, also ja. Es ist ein Film. Es ist formal. Es ist erschienen. Es ist ein Drehbuch, das verfilmt wurde. Das stimmt. Und das erste von vielen, also das zweite von vielen, das erste, das Thomas Gottschalk und Mike Krüger geschrieben haben, zumindest, das verfilmt wurde. Okay, ich kann tatsächlich nichts davon von der Hand weisen. Was ich sagen wollte, ist halt, was sich in dem Film, also für mich gezeigt hat, und es ist meine erste Begegnung mit dem Nasenvers, muss man dazu sagen. Was ich halt dachte, ist, schreiben kann halt eben doch nicht jeder und Schauspielern auch nicht. Aber du hast natürlich recht, dass beide Sachen zu einem gewissen Maße vorhanden sind. Also wie gesagt, technisch gesehen, formell gesehen ja. Formell gesehen ist es ein Film, in dem Menschen mitspielen und der von erwachsenen Leuten geschrieben wurde. Das kann man. Er hat Worte. Also man kann die Fakten nicht aus der Welt schaffen. Es ist so. Man hat damit vielleicht zu kämpfen. Es macht einen keine Freude, sich das zu vergewissern. Aber es ist so. Ich wollte noch kurz sagen, ja, also insofern ist es ganz passend eigentlich, dass dieser Song, den wir gehört haben am Anfang, nicht zu dem Film gehört, weil der Song verspricht einem etwas, jetzt, was nicht eingelöst wird. Ich könnte jetzt tatsächlich ein bisschen ausholen und fast alle Filme aus diesem Cinematic Universe aufzählen. Es gibt ja noch das Extended Cinematic Nasenverse. Das wären dann die Solofilme von Mike Krüger und die Solofilme von Thomas Gottschalk. Auch alle im Produktionsstall der Lisa-Film entstanden. Karl Spies, österreichischer Filmproduzent, und Otto W. Retzer zeichnen sich da in erster Linie verantwortlich. Der übrigens auch in die Supernasen mitspielt und in sehr, sehr vielen vielen Filmen von Lisa-Film ein hitchcockianisches Cameo für sich beansprucht. Oh. Gibt es diesen Grundstock aus vier Nasenfilmen. Das ist Piraten sind der Powerplay von 1981. Wie gesagt, nicht geschrieben von Trey Parker und Matt Stone, sondern von irgendwem. Allen. niemandem, wer weiß es. 1983 Die Supernasen, in dem Fall halt Lisa-Film und geschrieben von Gottschalk und Krüger. Dann 1984 Zwei Nasen tanken super und 1985 kam Die Einsteiger. Ich habe Piraten in der Powerplay vor Ewigkeiten mal gesehen. Ich kann mich da so gut wie gar nicht mehr dran erinnern. Die Einsteiger habe ich noch nie gesehen, aber das sind diese vier Filme, in denen Gottschalk und Krüger mitspielen und die auch große Erfolge an den Kinokassen waren. Und wahrscheinlich auch maßgeblich, weil Gottschalk einen sehr, sehr extensiven Radio-Hintergrund hat, fast schon widerlich gute Soundtracks haben. Also es ist diese, ohne zu viel vorwegzunehmen, diese Filme sind nicht besonders gut, aber die auf Musikkassette und LP im Fachhandel erhältlichen Soundtracks zu den Filmen sind also schon widerwärtig eingängig und catchy. Also Supernoses ist für mich der Hit des Sommers. Also wenn es nach mir ginge, hättest du den jetzt auch durchlaufen lassen können. Wobei, okay, wir haben so viel. Der kriegen wir Post vom Anwalt von Oliver Onions. Und das möchte, ja, das stimmt. Das der möchte das. Der Anwalt von Oliver Onions ist wahrscheinlich ein 3 Kubikmeter großer Quader aus Fleisch. Das und, möglicherweise wahrscheinlich 5 davon oder so, mindestens. Ja. So wie Oliver Onions ja auch mehr Leute sind, als der Name vermuten lässt. Ein Duo dazu? Soweit mein Kenntnisstand ist, dass es ein Duo ist, das teilweise auch Solo-Projekte hatte. Aber wie gesagt, ich will es jetzt nicht eine Lebensaufgabe nennen, weil das eine wirklich sehr erbärmliche Lebensaufgabe wäre. Aber also dieser Podcast hört nicht auf, bis wir nicht wirklich alle fast 20 Filme des Extended Cinematic Nasenverse durch haben. Damit meine ich auch die Harry, die Frau im Manne. Und diese komische Liebeskomödie, die Thomas Gottschalk mit Uschi Glas zusammen gemacht hat. Weißt du noch, wie die heißt? Es ist Geld oder Leber? Mama Mia Krüger, heißt sie, glaube ich. Okay. Ach, wer weiß. Geld oder Leber. die Vorwegnahme von dem großen Danny DeVito und Arnold Schwarzenegger Klassiker Junior in Form von Seitenstechen, wo Mike Krüger schwanger wird. Und Seitenstechen klingt für mich halt wie so ein Melodram oder so. Das finde ich auch sehr. Aber ich nehme mal an, es ist kein ernstes. Ein Film, die liefen irgendwann mal Mitte, Ende der 90er ab und zu mal auf Super RTL. Weil die damals auch irgendwie das Programm vollkriegen mussten und ab 20.15 Uhr konntest du keine Mickey Mouse mehr senden. Aber also die Erinnerungen sind ausgelöscht worden durch zu viel Alkohol seitdem. Ja, ich kenne mich ja nicht so aus, in welchem Film gründen dann Mike Krüger und Thomas Gottschalk die Avengers endlich? Und wann geht's um die Infinity Stones? Das ist doch diese in Late Show von Helmut Dietl 1989. Ach so, okay, also man braucht ja auch eine Weile, um das Team zusammenzukriegen und so, stimmt. Sich ein vermeintlich neues Dreamteam formiert, nämlich Thomas Gottschalk und Harald Schmidt auf der großen Leinwand. Es wollten wirklich buchstäblich 8 Leute sehen. Es hat doch schon, da hat das doch schon so einen Klang von Pacino und De Niro, ja. Methow und Lemon. Ja, und zwar in der Form von diesem komischen Krimi-Thriller, wo 50 Cent noch mitspielt. den auch 12 Leute sehen wollen. Righteous Kill. Ja, Righteous Kill. Ich will jetzt keine Ahnung, wie auf Deutsch heißt. Unstolz, dass ich den Namen weiß. Der Tod kennt keine Namen oder so. Ja, der Tod kommt hart oder Steven Seagal ist in großer Gefahr. Steven Seagal spielt gar nicht mit. Ist Al Pacino, ist Robert De Niro. Nein. Aber es ist übrigens interessant, dass du dass du das nochmal überschlagen hast mit den Filmen, weil ich wusste halt durch dich, dass Piratensender Powerplay der erste Film war von den beiden. Ja. Und es ist informativ für mich, weil nachdem ich den jetzt gesehen habe, wenn du mir gesagt hättest, dass sich Thomas Gottschalk und Mike Krüger vor dem Dreh von Die Supernasen zum ersten Mal getroffen haben, 5 Minuten vorher getroffen hätten, hätte ich dir geglaubt. Au contraire, Madame. Au contraire. Thomas Gottschalk und Mike Krüger haben nicht nur einen Film vorher zusammen gedreht, sie haben sogar das Drehbuch zu Die Supernasen in der Wörthersee-Villa von Karl Spies verfasst, in einem Zeitraum von 6 Wochen. Und trotzdem, wenn man sie halt in eine Szene zusammenpackt, sehen sie halt aus, als müssten sie sich halt nee, die sind auch nicht gut. Den Fahrstuhl teilen. Also es ist halt die Chemie. Ist halt eine Sache, wir sollten den Namen jetzt nicht erwähnen, weil das ist böses Blut und am Ende ist irgendjemand sauer auf mich und denkt, ich hätte. Aber Thomas Gottschalk hat mich in dem Film, dadurch, dass er auch sehr oft und lange in den Szenen, wo er ist, den Mund offen stehen hat, und so ein bisschen schmierig lüstern reinschaut. Ja, das ist eine gute Beschreibung. Ja, ich würde, hat er mich konstant an einen ehemaligen Mitarbeiter von mir erinnert. Auch weil die beide denselben Humor hatten. Beide sehr Herrenwitz orientiert. Aber das will ich jetzt nicht vertiefen. Dazu kommen wir auf alle Ich habe dieses Bild auf jeden Fall den Film über nicht aus dem Gesicht bekommen. Warum sieht Thomas Gottschalk so aus wie... Weird. Aber es passte irgendwie. Es ist halt so, als wenn... komisch. Aber will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen. Ich fand es nur erstaunlich. Wir beide kennen den Zeitgenossen. Lustiger Vogel. Ja, und wie bei Oliver Onion, ne? Keine Anwaltspost und so, deswegen. Besser nicht. Aber allerdings wirklich zu den Qualitäten von Thomas Gottschalk als sexy Stud werden wir auf alle Fälle kommen. Oh, ja, das. Da kommt noch was. Der Film war gleichzeitig schlimmer und weniger schlimm und unterhaltsamer, als ich erwartet hätte. Eine ganz kurze Frage. Also jedes Mal, wenn es in dem Film so in die Richtung Eros und Libido ging, da hat sich bei mir alles zurück in meine Körperhöhle geschrumpelt. Das war sehr unangenehm. Das ist so, wie wenn dein elfjähriger Cousin irgendwie auf dem 70. Geburtstag deiner Oma plötzlich anfängt, irgendwelche Sexwitzchen zu erzählen. Und du denkst, oh, bitte, halt die Fresse. Exakt, das halt war deine Fresse. Reaktion. Du hattest eine sehr intensive körperliche Reaktion. So schlimm. Man will das doch nicht sehen, wie so ein kleiner Junge in so einem Konfirmationsanzug dann plötzlich irgendwie so Titten und Fotze sagt oder so. Oh, Holger, mach das doch nicht. Du hast buchstäblich das grundlegende Konzept von dem ganzen Humorsujet nicht kapiert, weil du elf bist. Alter. Leute, die tatsächlich thematisch dann auch ein bisschen den Mund zu voll nehmen, bildlich gesprochen. Also ich hatte keine so extrem körperliche Reaktion darauf, aber ich muss sagen halt, ja, die Erotik hat auf alle Fälle gefehlt und ja, aber dabei hat der Film oft, also geht so in so Richtungen, beschreitet so Pfade und das teilweise auch von der Minuten- und Sekundenzahl erstaunlich lange. So in Richtung Softsex und Sexkomödie. Ja. Also fast würde man meinen, da kommt gleich Menahem Golan raus und sagt, hey, Supernasen 2, Eis am Stiel 3.5. Man sieht Nippel. Ja, also ich fand auch, das war so eine sehr 80er Qualität fast so ein bisschen. Ich weiß nicht, heute in so einer Klamauk-Komödie wäre es nicht mehr ganz so dieses, es ist halt eine total alberne Schmuseszene, aber natürlich blitzt halt der nackte, ja, aber eine Schmuseszene geschrieben also von Leuten, die nur eine sehr hausbackene Vorstellung von erotischer Zusammenkunft haben. Also ich möchte grundsätzlich an dem Zeitpunkt waren Thea Gottschalk und Thomas Gottschalk schon verheiratet und Mike Krüger meine ich auch mit seiner Frau zusammen. Die hatten eine schöne Zeit da in den 6 Wochen am Wörthersee. Die haben wahrscheinlich genau einen Tag lang davon das Drehbuch geschrieben. Das und ansonsten Sektfrühstücke veranstaltet. Wenn man die Anzahl an Sektfrühstücken in die Supernasen, die tatsächlich im Film vorkommen, on screen, als Maßstab nimmt, haben die von morgens bis abends um 8 Sektfrühstück gemacht. Würde die Obsession des Films erklären mit diesem... Von so Rotwein auf dem Balkon oder auf der Terrasse und dann wieder Sektfrühstück. Es ist ein 1A-Urlaub eigentlich. Es ist wirklich, glaube ich, der Dreh ist, glaube ich, ein 1A-Urlaub gewesen. Deswegen wirken vielleicht auch alle so ein bisschen. Der Dreh nicht? Das ist die Drehbuch, die Stofffindung, die Stoffentwicklung. Ja, wahrscheinlich. Die Stoffentwicklung von die Supernasen in der Wörthersee-Villa von nach heutigen Maßstäben quasi unschätzbarem Wert. Damals halt schon für Normalsterbliche unbezahlbar. Ja. Die haben sich richtig die Sonne aus und auf den Arsch scheinen lassen. Und also unbestreitbar herzlich wenig gearbeitet, was man den beiden ja auch zu wünschen kann. Das ist, also ich gönn's denen. Es hat sich auch gelohnt. 2,7 Millionen Kinozuschauer, der 1983 erfolgreichste Kinofilm in Deutschland, also der erfolgreichste deutsche Kinofilm in Deutschland. Erfolgreicher war irgendwie Rückkehr der Jedi-Ritter. Der kam auch in dem Jahr. Das wäre echt bestürzend gewesen, wenn das jetzt knapp andersrum gewesen wäre. Knapp an der goldenen Leinwand vorbei. Ihr habt das jetzt kurz vor der Aufnahme nochmal recherchiert, ob der Film oder irgendeiner von diesen Nasenfilmen mal eine goldene Leinwand bekommen hat, weil ich mir da ziemlich sicher war. Kein einziger. Ab 3,0 Millionen Kinozuschauer kriegst du eine goldene Leinwand nach der Zählung ab 1968 oder so. War ihnen nicht gegönnt. Aber die Filme waren trotzdem so erfolgreich, dass Gottschalk und Krüger oder Gottschalk getrennt von Krüger, die sind so umgekehrt, von 1981 bis ungefähr 1994, fast jedes Jahr einen Film gemacht haben. Bis hin zu Sister Act 2. Ich habe gerade erst auch wieder, kurz vor der Aufnahme, bei Wikipedia gelesen, dass Thomas Gottschalk in Zookeeper mitgespielt hat, mit Kevin James. Oh, das ist die Information, ja, kann ich auch noch war nicht. Mir auch komplett neu. Aber in Sister Act ist nur Thomas Gottschalk, ne? Nicht Sister Mike Act 2, ich weiß nicht, Sister ob er im 2. ersten, nee, Mike Krüger, danach haben die komischerweise nicht mehr gemeinsam vor der Kamera gestanden. Gab's da Trouble in Paradise? Ich weiß es nicht, ich würde aber Differenzen. Wahrscheinlich einen Konflikt zwischen deren Gattinnen vermuten. Oh, okay. Interessant. Ja, weil die halt quasi Pärchenurlaub gemacht haben. Also als sie am dritte Mal am Wörthersee waren, hatte irgendwer von denen wahrscheinlich keinen Bock mehr auf die andere. Ist also eine Theorie, Wenn ich so ein Gig hätte, wenn Karl Spieß mir gesagt hätte, du kommst jedes Jahr, kommst du 6 Wochen lang hier immer schön, so im Frühjahr, Sommer, kommst zum Wörthersee, mal so 6 Wochen chillen, bisschen Wasserski fahren, Flutschfinger essen, so ein bisschen trinken, schreibst du mal so einen Film. Normal, ey. Ich würd alles dafür tun, um das so lange wie möglich in Gang zu halten. Ja, ich habe natürlich keine Ahnung, aber das war tatsächlich auch das Einzige, wo ich in diesem halt teilweise schmerzhaften Erlebnis... Das ist das Beste, was dir passieren kann. Das ist am nächsten, näher an New Hollywood-Dekadenz ist Deutschland nie gekommen. Und heute macht das Adam Sandler halt in Amerika. Aber auf Hawaii und so. Aber das war auch das Einzige, wie gesagt, in diesem doch teilweise echt schmerzhaften Erlebnis, wo ich dann halt dachte so, wow, das ist sweet. Einfach nur, weil man halt diese Terrassen sieht und dieses Wetter und diese, ja, das ist dann schon irgendwie, dass man da denkt, kann man schon neidisch werden. Boah. Ja. Das ist dann der eine schöne Anblick, weil man darf halt nicht vergessen, dass die Hauptrollen in dem Film halt Gottschalk und Krüger sind. Ja, Schönheit ist ein schwieriger Begriff. Und wir kommen ja gleich noch dazu, aber da du es schon angesprochen hattest kurz, alle Frauen, die in dem Film vorkommen, sind grundsätzlich von Thomas Gottschalk und oder Mike Krüger erregt. Also alle Frauen haben da richtig Bock drauf. Oh, ich bin gerade so ein bisschen in meinen Mund erbrochen. Wir spielen am besten mal den Trailer, wenn ich mir... Stimmt. Achso, so wolltest du zu dem Cast... Handseife den Mund ausspiele, was? Dem übrigen Cast noch was sagen oder vielleicht dann so... Interessant ist, wie gesagt, Otto Wieretzer, wenn ich mit dessen Filmografie, und wir sind jetzt schon fast 20 Minuten im Podcast, wenn ich mit dessen Filmografie jetzt erst anfange, dann wären wir heute gar nicht mehr fertig. Okay, okay. Wir werden Otto Wieretzer noch diverse Male sehen und erwähnen müssen. Alles klar. In dem Zusammenhang, in dem Film spielt er einen Terroristen. Otto Wieretzer hat eine bemerkenswerte Karriere gemacht. Der war Wasserskilehrer und Discjockey irgendwo in so einem österreichischen Kaff und wurde dann mal bei irgendeiner Party wahrscheinlich von Karl Spieß entdeckt und hat dann so als Mädchen für alles an den Sets von dessen Filmen gearbeitet. Von dieser legendären Produktionsfirma Lisa Film, der wir Meisterwerke des Weltkinos, wie beispielsweise Immer Ärger mit den Paukern, 69 Liebesspiele, Tante Trude aus Buxtehude, die Josefine Mutzenbacher Pentalogie, die Schulmädchen vom Treffpunkt Zoo, was gleich mehrere Leistungsschutzgesetze gleichzeitig bricht, Sunshine Reggae auf Ibiza und Zärtliche Chaoten. Diese großen Verdienste, die diese Firma gemacht hat, beruhen maßgeblich auf den starken Schultern von des gut durchtrainierten Otto Wieretzers. Der Bodybuilder war, wie gesagt, Wasserskilehrer, Setrunner, Aufnahmeleiter und der es dann halt bis zum Produzenten gebracht hat. Der hat irgendwie 20 Filme von dem produziert und dann auch bis vor wenigen Jahren noch als Regisseur aktiv gewesen von auch wieder wirklich bahnbrechenden Meisterwerken und epochalen Dramen, bei denen einem das Herz aufgehen, wie zum Beispiel Klinik unter Palmen mitgearbeitet hat. Unter Palmen, Hochwürden hat Arschjucken und dann diese coolen Filme, Tierärztin Dr. Christine mit Uschi Glas auch. Man kennt sich ja. Das Love Interest von Thomas Gottschalk, wovon es eigentlich 2 bzw. 1,5 gibt. Allerdings. Aber das Haupt-Love Interest, Lucy, wird gespielt von einem Playboy-Model, das ansonsten halt insgesamt 5 Filme mitgespielt hat, wovon 4 Sexkomödien waren. Und ich zähle jetzt einfach mal die Supernasen perverser und deprimierenderweise zu den Sexkomödien mit dazu. Susan B. Winter, welchem 80er Jahre Retro-Masturbanten das irgendwas sagt. Sehr, sehr schöne Frau, also sehr hübsch. Auch wieder Genre-Klassikern wie Dirndljagd am Kilimanjaro und Schulmädchen 84. Oh. Ja. Schulmädchen 84 politischer und classier als der Schulmädchenreport, oder? Weißt du, kann man schwer zu sagen, ne? Es ist nicht Deutschland 83, die DDR-Agentenserie UFA Fiction, die international in der Kritik hochgelobt ist. Das war's, daran habe ich gedacht. Okay. Ja. Schulmädchen 84 wäre aber auch ein interessantes Projekt, wenn man da quasi das Prequel von Schulmädchen der tollen RTL-Serie. sehen würde. Aber ich meine, dann müssen sie halt tatsächlich Lisa-Film die Namensrechte abkaufen, weil sonst könnten sie dieses, wie hieß nochmal die Prequel-Serie zu The Carrie Diaries, zu Sex and the City? Hieß, glaube ich, The Carrie Diaries, ja. Könnte man dann halt irgendwas über die Mutter von den Bratzen aus Schulmädchen machen. Schulmädchen ist auch eine Sendung, würde theoretisch in Frage kommen als Sujet für diesen freundlichen kleinen Familienpodcast. Aber da wehrt sich in mir alles. Nee, das fand ich damals scheiße und auch aus Trash-Aspekten nicht lustig, das ist schlimm. Schulmädchen war schlimm. Ich würde eine Serie auch machen, aber ich kann mir halt vorstellen, dass man sich da dann im Endeffekt nur ärgert. man muss ja auch dann die entsprechende Zeit da reinbuddern und so. Ich weiß, dass es die Serie gab, ich kann mich kaum noch erinnern. Aber kann man den Namen Schulmädchen überhaupt schützen? Ist mir aber wahrscheinlich schon. Schulmädchen müssen so sein. Sie muss es geben. Liebe finden sie schön. Auf jede Party gehen. Ja. Alles wollen sie sehen. Und auch was erleben. Ja. Schulmädchen 2 wäre auch. Schulmädchen Report 2, nicht Schulmädchen 2. Würde ja auch suggerieren, dass Schulmädchen 84, der 84. Teil von irgendeiner Schulmädchen Report Knockoff-Serie. Das war nicht geprobt. Wir kommen zu nichts. Achso, ja, genau. Wir müssen mit dem Thema bleiben und das ist ja schon interessant genug. Ich habe auch die leichte Befürchtung, dass wir durch den Film schneller durchkommen als durch die Großwerke, durch die wir uns zuvor durchgearbeitet haben. Ich bin auch sehr gespannt darauf. Es ist nicht so viel, es ist ungefähr so gehaltvoll wie Libero. Und trotzdem, das ist es eben, Libero hat auch sehr lange gedauert, deswegen glaube ich, die Besprechung von Supernasen könnte jetzt eine Dreiviertelstunde sein, es könnte jetzt auch 3 Stunden sein, ich weiß es nicht. Nee, also nein. Wir lassen uns mal drauf ein. Nein, ich glaube, dann würde ich abbrechen. Nein. Cut. Grundgütiger. Für meine eigene Gesundheit, mein Wohlbefinden. Nee, fangen wir am besten mit dem Trailer an. Wir haben den Trailer ja noch gar nicht gebracht. Richtig. Der Trailer erzählt auch wieder einer von diesen Fällen, wo alle guten Szenen im Film drin sind und alle plotrelevanten Momente gezeigt werden. Also ist quasi der Film auch wieder in Kurzfassung. Wie immer verlinkt in unserem Blog, also nicht kein Videotrailer zu den Podcast-Folgen, die wir machen, sondern zu den jeweiligen Filmen, die wir besprechen. Ja, deswegen hören wir doch einfach mal gleich rein. Thomas Gottschalk und Mike Krüger schlagen wieder zu, diesmal als Detektive. Die beiden Supernasen lösen die schwierigsten Fälle in den verrücktesten Masken. Als Maskenbildner, Golf-Champion, tollkühne Flieger, als Scheich Faruk al-Habib und Frohsinn von Arabien, Aerobic-Tutsis, Teufelsgeneral, Madame Cassier und als Winnetou. Detektei Columbo, Ermittlungen, Überwachung bei optimaler Diskretion in Europa und Übersee. Ich fürchte Überwachung. Natürlich, ich verstehe schon. Ihre Frau ist für uns eine persona observanda, eine abzuservierende Person. I like it. Schwamm drüber. Sag mal, was habt ihr eigentlich mit meinem Taschentuch gemacht? Das ist doch wohl die Krönung hier. Der Jupiter, er ist im dritten Haus. Zweite Tür links. Der Mond, er ist im zweiten Monat. Hör mal, Mike, im Gegensatz zu der Sasse-Pleite scheint das hier ein echter Fall zu sein. Vor einer Stunde eingeflogen, frischer Hummer. Da macht es Hummer, Hummer, Hummer, Tim. Na. Ich bin Winnie 2. Dann ich bin Winnie 1. I am Winnie 1. Können Sie mich grüßen, Mann? Doch. Ich weiß nicht von wem. Sind Sie bloß nicht kindisch? Und wo ist hier der diensthabende Offizier, Major Schneider? Ruhe! Ich kann auch anders. Wo finde ich die Gnädigste? Sie ist zur Kur in Bud Spencer. Terence Hill 27. Aber wir müssen wieder runter! Die wahnsinnig! Für die Durchblutung soll das ja nicht schlecht sein, aber ich würde die Kiste wieder umdrehen. Der Tower, du Bauer. Den Krüppel, du Krüppel. Das war atemberaubend, königliche Hoheit. Mensch, lass den Quatsch, du bist doch nicht der Papst. Meine Damen und Herren, darf ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ich habe Ihnen eine wichtige Mitteilung zu machen. Wir beide steigen an der nächsten Station aus. Und gehen ins Kino, in die Supernasen. Sau komisch. Aerobic-Tutsis. Aerobic-Tutsis. Ich bitte dich, Trailer. Ich naja, bitte dich. Also damals war wahrscheinlich auch für den Trailersprecher so flippige, ja? Flippige Funny-Guy-Sprache neu. Das stimmt wohl, ja. Aerobic-Tutsis. Das ist mir zu crazy. Tutsis. So wie Hutu und Tutsis. Na. Oh, jetzt hab ich's doch gesagt. Tutsis. Aerobic-Tutsis. Übrigens, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Nee. Dass der Titel Die Supernasen, das ist ein Gag, ne? Wegen hier Detektive und so, hier die Spürnase und so, oder? Na. Also, ich glaube, es ist echt eine veritable Aufgabe für Sprachwissenschaftler, Semantiker und Philologen, in diesem Film rauszufinden, was genau der Humor sein soll. Die Karlauer fliegen sehr, sehr tief. Mhm. Die meisten in sehr, sehr, sehr, sehr dicken Anführungsstrichen Gags bestehen aus Wörtern, die ein bisschen wie andere Wörter klingen, so wie hektisch und ektisch. Knüppel, Krüppel, auch, ja. Auch echt also, nett. So Schüttelreime, bestenfalls. Stimmt. Also es ist das Humorniveau von Achtjährigen, die das halt lustig finden, so, oh, Posaune. Das total, da ist ja total. Zum Beispiel ja, genau, das Wort das Po Niveau mit ist. Drin oder der italienische Fluss Po. Oder Uranus. Wobei Uranus, also wenn Witze vom Niveau von Uranus in dem Film vorkommen würden, hey. Das wow. Wäre natürlich schon fast. Ich war echt ein bisschen geplättet. Der Film war sehr, sehr einschläfernd, aber ich wusste, dass die Witze schlecht waren. Mhm. Ich hätte nur nicht gedacht, dass so wenige von diesen schlechten Witzen kommen. Aha. Ich dachte, der hätte mehr Tempo und mehr Zack. So, wäre ein bisschen schmissiger gewesen, aber das war ganz Film gar nicht. Komplett, was war eventuell komplett auch daran liegt, dass zwei absolute Stümper das Drehbuch geschrieben haben, die keine Ahnung haben davon, wie Witze funktionieren. Ansatzweise, wie filmischer Humor funktioniert. Und im Grunde dann halt so wahrscheinlich da saßen nach dem 9. Sektfrühstück um 2 Uhr mittags und dann gesagt haben, oh. Wie lernen sich die Typen denn überhaupt kennen? Wie fängt der scheiß Film an? Boah, so Magenschmerzen. Lass mal ein Brötchen essen oder so. Weißt du, was denn hat einer gesagt? Ich brauche einen Alka-Seltzer. Und dann ist ihnen der Name für diesen Schurken eingefallen. Super Alka. Witz. Weil hieß der Schurke Alka-Seltzer? Nee. Der Schurke hieß irgendwie Alka-Sahi oder so. Und die haben dann gesagt so, oh, das ist ja, ich kenne nur Alka-Seltzer. Es und ist so wirklich, kam es ist, der es zustande. Ist wirklich so, wie, so also, kam der Chef die Entwicklung muss entweder im Zustand schwersten Katers, wo man sich für die schnellstmögliche Variante entschieden hat, einfach ums hinter sich zu haben, oder in größtmöglicher Trunkenheit, wo man die erstbeste Idee genommen hat, weil man sie so brillant fand. Brillant übrigens auch ein Wort, das diesen Podcast noch verfolgen wird. Yeah. Tut mir leid, das hab ich mich mal wieder zu Unrecht aufgespielt als Hoheit der Sprachkenntnis. Und ich hab's genauso, ich hab's ja auch nicht geschnallt. Ich hab blödes Englisch. Scheint ein Common Mistake zu sein. Ja, also eine sehr, sehr, sehr verständnisvolle Zuhörerin. Das meine ich auch ernst. Mhm. Ja, hat danke. Uns da vorwurfsfrei darauf hingewiesen, dass wir da total kaputt sind. Und das war sehr peinlich. Also mir war es sehr, sehr, sehr mir peinlich. Auch, ja. Ich hab auch aber gemerkt. Wir sind froh, dass wir so intelligente Zuhörer haben. Ja, vielen, vielen Dank. Die nochmal. Schlauer sind als wir, zum Glück, weil sonst würde das für immer unkorrigiert im Internet stehen. Und jetzt steht es für immer korrigiert im Internet. Also, Zuhörer. Ja. Aber man hat sich dann für die allererst beste Idee entschieden. Oder dann einfach, oh komm, ey, ich will wieder Wasserski fahren oder du bist so viel zu besoffen. Das wirklich, dass egal. Die Figuren am Ende des Films hat es mich echt gewundert, dass die Figuren überhaupt noch stehen und geradeaus gehen können. wir kommen dazu. Aber wie fängt der Film an? Es hat schon sowas fast italienischer Neorealismus-mäßiges. Die beiden sitzen sich im Park gegenüber, während der Filmtitel zwischen ihnen angeblendet wird. Sie sitzen quasi Nase an Nase. Die Kamera zoomt rein und sie rücken auch ein bisschen näher aneinander, damit die Nase, wirklich beide Nasen in Großaufnahme dann zu sehen sind. Und sie spielen quasi, wie nennt man das, auszuhalten, nicht lachen, so wie Joko und Klaas miteinander. Sie verlieren beide gleichzeitig. Genau, Joko und Klaas. Weil sie halt beide auch, also sie sind schon goofy-looking Motherfuckers, das muss man sagen. Also wenn ich Mike Krüger, ich glaube nicht, dass ich es schaffen würde, ihm 15 Minuten lang ins Gesicht zu gucken und lachen zu müssen. Ich bin über die Szene schon im Nachhinein sauer, weil, wie gesagt, dadurch, dass sie mit diesem Staring-Contest anfangen und dann halt auch beide lachen müssen und so, wird mir wiederum suggeriert, dass Mike Krüger und Thomas Gottschalk so lustige Freunde sind, ja, und nicht zwei komplett Fremde, die man gegen ihren Willen halt an so einen Tisch gesetzt hat, was halt das ist, was bei mir ankam. Es gelingt ihnen auch nicht, die Beziehung zwischen den beiden plausibel zu... Kein Stück. Also der Film hat dauert zackige 83 Minuten. Mhm. Und er fängt schon quasi in der ersten Minute an, Zeit zu verschwenden. Mhm. Weil ihm nichts Besseres einfällt. Wir sehen Impressionen vom... Also nachdem diese komische... Ja, ist es eine Traumsequenz? Es ist Meta. Bestimmt dachten dieses Einstiegsbild. Ich meine, im Grunde, wenn ein Film anfängt, die meisten Filmanfänge sind nicht so gut und man hat die am Ende des Films meistens schon vergessen. Es gibt tolle Filmanfänge, Pre-Credits-Sequences und so weiter. Aber meistens ist es halt nur einfach so ein Bild, das da an die Wand geworfen wird und wie so ein Schnipsen, so ein visuelles vor deinen Augen, damit du dich konzentrierst. Hier, da, guck mal nach vorne, so, jetzt geht los. Und dann sehen wir 80er-Impressionen von der Münchner Innenstadt. Mhm. Sehr, sehr grau und hässlich. Also diese Supernasen-Filme sind auch immer wieder eine Zeitreise zurück in die 80er und stellen auch relativ ungeschönt so westdeutsche, bundesrepublikanische Ästhetik dar. Und das ist tatsächlich so, wenn ich an die Zeit denke, wie ich so 4-5 Jahre alt war, das, was ich mich erinnern kann, waren entweder wundervolle Sonnentage oder halt diese grauen, vollgesmockten Innenstädte, durch die Leute halt mit Katalysator von Dieselautos durchgebrummt sind. Es war immer alles irgendwie grau. Ich glaube, im Osten war es noch schlimmer, aber es war in der BRD auch nicht, gewiss nicht alles eitel Sonnenschein. Es war nicht alles gut. Es war nicht alles schön, ne? Nee, aber was ich das fand ich halt schon fast ganz nett, weil im ersten Moment das so was Bodenständiges hatte, was es dann halt der Film überhaupt nicht hat. Aber halt so, man hört halt, also man sieht halt diese Impressionen von der Innenstadt und man hört dazu ein bisschen Gesang. Und es hat dann schon fast so was Studentisches, Bodenständiges. Und ich dachte so, okay. Und wie gesagt, aber... Bodenständig ist gut, weil also das erste Drittel, der erste Akt, der halt komplett in München spielt, ja, hat teilweise so Anzüge von so einem Elendsdrama, weil die Einzimmerwohnung, in der Mike Krüger wohnt, die quasi nur aus einer... Ich glaube, Bad und Küche sind nicht mal getrennte Zimmer, oder? Es sieht mir nicht danach aus. Es sieht so aus, als wäre die Küche auch das Badezimmer. Das ist quasi nur so ein fast unverputztes Waschbecken, das an der Wand hängt. Wie kann man? Das ist ein Außenklo. Es ist München. Ich glaube, das ist heute noch so. In München ist ein hart umkämpfter Immobilienmarkt. Ja. Wo du in so einem Zink-Quadratmeter Wohnklo, so eine Abstellkammer, bezahlst wahrscheinlich auch schon 800 Euro kalt für. Du hast aber recht, ja, das das ist sackenteuer da. Und also, oh Gott. Ja, die Küche muss das Klo sein. Oh deswegen Gott. Schließt okay. In der einen Szene auch Thomas Gottschalk die Küche ab. Genau. Und man fragt sich, Moment, was warum schließt er? Aber der duscht sich und geht kacken wahrscheinlich. Oh mein Gott. Also, und das macht mich jetzt fertig. Das macht mich fertig. Du hast natürlich vollkommen recht. Ich habe Wohnungen von Drogendealern, die am Existenzminimum vor sich hin vegetieren und gezwungen waren, der despektierlichen Praxis des Rauschmittelverkaufs nachzukommen, gesehen, die einfach viel gepflegter und wohnlicher und gemütlicher aussahen als die Wohnung von Mike Krüger in diesem Film. Ja, ein bisschen Sozialkommentar, ja. Und weiß ich nicht. Aber es hat so, ich kann verstehen, warum du das erwähnst, weil Mike Krüger, also der Film zeigt dann halt dieses hässliche München und dann das noch hässlichere München in den vier Wänden von Mike Krügers Wohnung, der gerade ein Liedchen zum Besten gibt, während seine Freundin ihn verlässt, was wir beide auch schon für stark asoziales Verhalten hielten. Ja, es war halt faszinierend, weil... Fast schon beunruhigend, ignorant. Absolut. Also ich meine, wie gesagt, Mike Krüger trägt halt so diese Mundharmonika-Gitarren-Kombo, die man von ihm kannte, glaube ich. Und es ist natürlich, soll es halt rüberkommen wie so ein Real-Life-Cartoon halt. Seine Freundin ist halt am Packen und brüllt ihn halt an und er sitzt halt da und singt halt unbeirrt sein Lied und so. Aber der Eindruck, den man hat, also den ich dann hatte, ist halt, dass Mike Krüger halt ein Mann ist, der entweder ein extrem kindhaftes Verständnis hat von Beziehungen und nicht versteht, was gerade passiert, Oder eine Beziehung, die so hasserfüllt und zerfahren ist, dass er sie schon demonstrativ aus dem Haus singt, während sie halt packt. Ich glaube, das hat auch viel mit der komischen Persönlichkeit von Mike Krüger, die zumindest zu dieser Zeit gängig war, zu tun hat. Also dieser Nonkonformismus nicht unbedingt als politisches Statement, sondern als so eine grundlegend ätzende Lebenseinstellung. Ja, ja, ja. Oh also, Gott, danke. So was unangenehm Querulantenhaftes, das so einen vagen Zorn in sich drin hat, den es aber nicht wirklich artikulieren kann. Und Mike Krüger ist ja relativ wortgewandt. Aber und selbst der hat es halt nicht konkret festmachen können, was genau er an der Bundeswehr jetzt so scheiße findet. Ja. Der fand es halt einfach geil, sich über Bundeswehrsoldaten lustig zu machen. Weil das halt so Assis sind, also ich weiß es nicht. Es wird halt nicht so genau klar. Er sagt es halt nicht. Ja. Es bleibt halt sehr an der Oberfläche und streckt sich nur nach den ganz, ganz tief hängenden Früchten aus. Um das mal so ist echt interessant, weil diese Beobachtung hatte ich auch, weil er ist halt ein Querulant, wie du sagst, aber er ist halt nicht so Anti-Establishment wirklich oder so, sondern einfach nur so vagen Arschloch. Und auch oft halt zu Leuten wie Taxifahrern, es hängen auch Kellnern, so, halt auch so Arbeiterleuten. So, also den Film politisch einordnen zu wollen oder irgendeine politische Färbung unterstellen zu wollen, ist komplett fehl am Platze, weil der halt nur sehr, sehr opportunistisch mit Symbolen und Schlagworten hantiert. Wie zum Beispiel Bundeswehr oder irgendwie Wiederbewaffnung oder was weiß ich. Ja, oder die Poster bei ihm an der Wand. Die Poster bei ihm an der Wand, der hat so ein Bündnis 90 grünen Poster und irgendwie Greenpeace-Ding an der Wand hängen, aber das ist halt alles erkennbar Dekoration. Ja, er wirkt halt überhaupt nicht kein, wie so ein kein Mensch politisch verkörpert aktiver, in dem Film irgendeine Ideologie jenseits von Hedonismus. Nee. Und Hedonismus wirklich auf sehr, sehr, sehr, sehr kleinem Niveau. Mike Krüger arbeitet er in dem Film überhaupt irgendwas? Ich glaube, er ist Langzeitstudent. Die Idee ist ja, dass er Langzeitstudent ist. Ja, es ist auch Gynäkologie und Semantik. Gleich als der Film anfing, auch eine sehr gute Frage gestellt, nämlich wie alt die beiden sein sollen. Ja, das wie hat alt mich halt sollen, echt rausgebracht. Ich glaube, die sind so Mitte, Ende 30, was den Film noch gruseliger macht und die beiden Figuren erheblich armseliger, als man ohnehin schon annehmen würde. Genau, weil sie halt beide so ein bisschen wirken wie Slacker, aber halt ohne irgendwie was Charmantes oder Gewitztes, aber halt, sie sind halt old. Und also halt, so doofe Kackpenner. Sie sind Assis, sie sind halt echt Assis. Irgendwie Assis, Mike Krüger ist auch wirklich besonders, der nimmt jede sich bietende Gelegenheit wahr, um irgendwas Unpassendes zu sagen. Aha. Einfach weil er das cool findet, so wie der Typ, der dann aus der Schulklasse, der dann im Sexualkundeunterricht dann immer Fotze gesagt hat. Ja, oder so. Ja, genau. Ja. Obwohl keiner das jetzt irgendwie unbedingt brauchte so als Einschub, aber der sich das oder Leute, die während Kinovorführungen halt irgendwelche witzigen Gags bringen, während Oskar Schindler gerade irgendwie die Juden rettet oder so. genau die Nummer. Also das erinnert mich auch an diesen Typen aus der letzten Reihe in der Klasse und so, der dann plötzlich halt, genau wie sagst du, irgendwie, Titten oder ich weiß nicht was. Also wie die Szene aus dem Trailer zum Beispiel, ist ja jetzt kein Spoiler, wo er halt in der Bahn aufsteht und sagt, alle mal hören, wir steigen jetzt aus. Wenn das jemand machen würde, während ich in der Bahn sitze, würde er denken, was bist du denn für ein Arsch? Ja. So, ich höre hier gerade meinen Podcast oder ich... Spacken. Was ist das? Danke. Dummer Spacken. Ach, du Attention-Whore, ey. Geh bitte. Nee, danke. Also auf jeden Fall, und das ist halt sein Charakter. Wenn er nicht halt rüberkommt wie ein Kind, das nicht versteht, was gerade vor sich geht. Ich finde da gar nichts kindlich, sondern alles präpubertär. Also wirklich wie so 11-, 12-jährig. Ja, ich glaube, das trifft es besser. Ja, doch. Es ist aber auch so ein gängiger Archetyp von Komödien mit männlichen Figuren im Mittelpunkt. Oh, ja. Dieser etwas nicht unbedingt behäbige, aber schon miesmutige Typ, der aus irgendwelchen Gründen die Hauptfigur ist, obwohl er durch nichts anderes motiviert ist, außer seinem sehr, sehr oberflächlichen Hass auf einfach Normalität. Ja, also das ist ja halt tatsächlich und wirklich dieses auch diese Entschuldigung, das ist wieder Englisch, aber dieses Smugness, dieses leichte Gefühl von irgendwie, dass man gewitzter ist als andere, obwohl er selber nichts vorzuweisen hat eigentlich. Und auch nicht dieses charmante Verlierer, sondern ist einfach eine faule Sau. Seine Freundin in der Szene verlässt ihn irgendwie zum dritten Mal, sagt sie, was halt die ganze Szene noch bizarrer macht mit dem Lied und so weiter. Und vor allem, man könnte ja, wenn es ihm jetzt egal wäre, dass sie ginge, das wäre ja eine Sache. Aber, wie wir in der nächsten Szene sehen, nachdem er sein Liedchen zu Ende gesungen hat, was, glaube ich, auch so eine blöde Parodie auf Protestsongs ist. Wenn man sehr, sehr deutlich gesehen hat, wie viel Kajal er aufgetragen hat. Oh ja, oh ja. Ich dachte, hat Mike Krüger von Natur aus so sinnliche Augen? Oder nee, ich glaube nicht. Nee. Nee, Moment. Nee, oh, Ja, ja. Und er ist auch nicht der einzige männliche Hauptdarsteller mit sehr sinnlichen Kajalaugen. Aber genau, also Mike Krüger verfolgt will dann doch noch seine, als er sein Lied zu Ende gespielt hat, ja, und seine Freundin schon seit anderthalb Minuten aus der Tür geflohen ist, sagt dann so, oh, so, jetzt bin ich fertig, jetzt kann ich mich ja mal um diese Situation kümmern. Rennt runter, versucht sie einzuholen, aber sie ist schon mit ihrer grünen Ente davon gebraust. Also ein schönes Auto übrigens. Also ja, meine Mutter hatte eine weiße Ente. Das ist tatsächlich ein sehr unpraktisches, aber schönes Auto. Ja, meine Enten hatten so ein, also ein Citroën, der war nicht ganz so schön, aber Ente ist toll. Ente ist ein Citroën. Dann muss ich meine Mutter nochmal fragen, ob es eine Ente. Ich war sehr klein. Egal, auf jeden Fall. Ich habe auch so gedacht, dass die nachts, wenn sie in der Garage steht, dann so quack macht. Ja, mein kindlicher Verstand war ein wundervoller Ort. Nee, ich wusste ja noch nicht mal, dass es eine Ente war. Also falls es eine Ente war. Oh Gott, jetzt nur Fehlinformationen. Vielleicht war es ein Hubschrauber. Jetzt frisst du mich zum Nachdenken. Nein, okay. Mike Krüger klaut auf jeden Fall ein Taxi. Auch ein sympathischer Zug auf jeden Fall. Um seine Freundin zu verfolgen, klaut er ein Taxi. Aus irgendwelchen Gründen hält er dann plötzlich an, als Gottschalk ihn rüberwinkt. Warum er das macht, ergibt keinen Sinn. Ist warum so, hält wie er so an? Vieles. Innerhalb von 12 Minuten wirft der Film so viele Logiklöcher auf, dass es müßig wäre, die alle nach und aufzuzählen. Jedenfalls winkt Gottschalk, der am Straßenrand steht, mit einer fürchterlichen Aufmachung. Er trägt dann eine Hose, also du hast sie Chaps genannt, aber Chaps haben ja hinten keinen Arsch. Genau, das war Da fehlt hinten der Stoff, der normalerweise die Pofalte bedecken würde. Gottschalk hingegen trägt eine rote Jeans, die vorne wiederum den Schrittbereich nicht bedeckt. Und darunter ist dann eine blaue darunter Jeans. Darunter ist eine Jeans. Ja, ich habe es auch nicht so ganz verstanden, ob das jetzt so ein... also Gottschalk outfit-technisch gibt der Film einiges her. Ja, stimmt. Wenn man wirklich ausschließlich darauf seinen Fokus legt, dann ist es ganz, ganz ergiebig, was einem da geboten wird. Aber auf jeden Fall, er trägt quasi so eine, er hat sich in eine farblich amerikanische Flagge Ensemble gehüllt. Richtig. Und hat ein Köfferchen dabei, das auch mit Stars and Stripes Er wusste schon damals, wo es ihn hinzieht. Ich glaube, wahrscheinlich lag damals schon sein Mittelpunkt in den Vereinigten Staaten. Ja, kann auch sein. Ich glaube, damals hat er schon, allein durch Radio, das muss man sich ja vorstellen, der hat 15 Jahre lang Radio moderiert zu dem Zeitpunkt und hatte wahrscheinlich schon so viel Geld in der Tasche, dass er in Los Angeles wohnen konnte. Das ist krass. Das wusste ich tatsächlich. Ich weiß es aber nicht genau. Ich habe jetzt den Wikipedia-Artikel nicht auswendig gelernt. Aber die Affinität ist da und ich glaube, die Hosen, die er trägt, tragen auch Cowboys manchmal mit diesem Rodeo, egal. Ja, Cowboys in diesen dunklen, verliesähnlichen Kneipen, wo komischerweise nur Herren sich rumtreiben. Das wäre auf jeden Fall lädt. Ja, er steigt dann bei Krüger ins Taxi und es geht sofort schon los mit den dummen Flachwitzen und den Wortspielen. Also im weitesten Sinne Wortspiele. Es sind im Grunde halt nur so Reime. Ich habe die auch nicht alle notiert. Das ist, er will auf jeden Fall ins Studio. Meint damit das Fernsehstudio wahrscheinlich vom Bayerischen Rundfunk, wo Gottschalk als Radiomoderator gearbeitet hat und da wahrscheinlich bestimmt noch so Connex hatte, dass er da drehen durfte oder so. Währenddessen verfolgt Mike Krüger aber noch so eine Ex. Er nimmt die mit, aber die Ankunft am Ziel für Gottschalk verzögert sich aber, weil Krüger noch seinen Privatshit da erledigen muss. Fängt seine Ex dann auch an der Ampel wieder ein und liefert sich da so ein Schreigespräch mit ihr durch die Fenster eines anderen Autos, das zwischen ihnen steht, hindurch. Ist auch unglaublich komisch, sau witzig, sau komisch. Ich hatte mir irgendwann notiert. Das war der Schiedsrichter, das kann ich gar nicht erzählen. Das war sau komisch. Ich weiß nicht mehr und sagte, so genau, ich weiß nicht mehr. Ja, was. Ist ja auch egal. Aber sauwitzig war. Sauwitzig. Ja. Aber da sagt Mike Krüger unter anderem zu seiner Freundin, wann begreifst du endlich, dass ich ein sensibler Künstler bin? Das ist, glaube ich, halt auch ein Scherz. Ja, aber halt auch in so einem Tonfall, der erkennbar zu verstehen gibt, dass er kein sensibler Künstler ist. Ja, also ich finde einfach also nur, so, wie dieses mit so einer ironischen Lakonie. Krüger spielt es auch nicht gut. Also wenn das zumindest ein Arschloch wäre, das irgendwie brillant gespielt wäre, so wie dieser knilchige Paul Giamatti Charakter in Sideways. Dann hätte es ja was. Aber er ist kein Sympath und er wird mit sehr, sehr wenig Werf gespielt. Es ist schwer, ihn lieb zu gewinnen, aber er Wobei, ich sag dir jetzt eins, ich finde die, wenn ich das kurzes Wort sagen darf, die Delivery von Thomas Gottschalk schlimmer als die von Mike Krüger. Ich weiß nicht, von dem Moment an, wo er in das Taxi steigt. Aber er hat irgendwie mehr Bock, er gibt sich mehr Mühe. Thomas Gottschalk macht das vielleicht nicht so gut, aber gibt sich mehr Mühe. Ich finde, es wandelt von Szene zu Szene. Das stimmt. Die Szenen zwischen den beiden sind allerdings besonders schlimm. Aber gut, okay. Nee, es gibt ohne der Scheiß. Film, der Film Scheiß. Besteht fast nur aus Szenen zwischen den beiden. Ja, aber es gab halt, ja gut. Nicht, dass ich dir widersprechen möchte, aber... Nee. Das ist halt dann der Pferdefuß, ja. Das ist dann der das Mangel Problem. An Chemie und ja. Trotzdem 2,7 Millionen Zuschauer. Man fasst es nicht. Die Jungs waren hot. Na, ja. Auf alle Fälle, ja. Ja, und sie kommen dann im Studio an und Gottschalk rennt halt raus, weil er spät dran ist und kümmert sich um die Frisur und das Make-up von so einer Ansagetante vom, ich denke mal, Bayerischen Rundfunk, ja. Weil das Privatfernsehen gab es damals noch nicht. ja, ist ja so. Und sprüht ihr dann Haarspray in die Fresse, weil er halt so hektisch ist und sie ist genervt von ihm und sie verbaselt dann halt ihre Ansage. Währenddessen versucht Mike Krüger ihn zu finden, weil er sein Schminkköfferchen bei ihm im Auto vergessen hat. Ich möchte ganz kurz noch sagen, diese Szene, wo sie, diese Ansagerin sagt, seien Sie nicht so sparsam mit dem Haarspray und Thomas Gottschalk sie dann von oben bis unten mit Haarspray vernebelt und dann wegläuft, es war ein Lacher für mich, ich musste lachen. Und wie gesagt, ich finde, beide sind unmöglich zu Frauen, den ganzen Film über. Und das tut mir jetzt auch leid, aber einfach das Visual von ihm, wie er diese Frau halt kaputt sprüht und dann wegrennt. Das ist weniger der Umgang, den die mit Frauen haben, als überhaupt die Tatsache, dass die Frauen anfassen und sich in ihrer Nähe befinden, der mich beunruhigt hat. Weil die sind halt, man möchte die nicht als sexuelle Wesen empfinden. Also ich zumindest hatte sehr, sehr schnell die Schnauze voll davon, von dem Gedanken, dass die beide das kommt dazu. Das ist ganz klar auch ein Liebesleben haben. Oh. Auch ein schwieriger Gedanke. Ja, also aber Krüger sucht Gottschalk, weil er ihm sein Medikamentenköfferchen, sein Amerika-Köfferchen, sein Dr. Gonzo-mäßiges Drogenköfferchen vorbeibringen möchte. Und geht dann zum Empfang und sagt dann so, ja, ist hier irgendwie ein Herr vorbeigekommen, der so ein bisschen so aussah wie Robert Redford. Ist dann auch, ich meine, Thomas Gottschalk Schürfling und Mike Krüger, Thomas, wer Schürfling. Die Zeile geschrieben hat, müssen wir uns jetzt nicht unbedingt drüber streiten, oder? Meinst du wirklich, soll ich das sagen? Es wäre ja schon lächerlich genug, wenn du das sagen würdest, aber wenn ich das... Na, okay, schenk nochmal nach und dann klick-klack. noch eine 10 Liter Flasche Shampoos geköpft mit einem Säbel. Jedenfalls vom Manservant von Hans Klavin, Karl Spies. Mhm. Der Pförtner kann ihm nicht weiterhelfen. Er schickt ihn dann einfach weiter den Flur lang und dann ist Mike Krüger eigentlich schon direkt dann von seiner Mission abgelenkt, Thomas Gottschalk dieses Köfferchen zu bringen, drückt das einfach irgendeinem anderen BR-Mitarbeiter in die Hand, während er halt einen Castingaufruf für Indianer angafft, die halt just in dem Moment, in dem er sich dieses Poster anguckt, was für ein Zufall, eine Etage höher oder so gecastet werden von einem Redakteur oder Regisseur, ich glaube Regisseur, eigentlich aber der Posten eines Redakteurs, weil er im Sender sitzt und sich um eine offensichtlich, wie wir dann später erfahren, tägliche Sendung kümmert. Auf jeden Fall wird ein Indianer gecastet und Mike Krüger schickt dann die ganzen Casting-Hoffnungen weg. Die anderen Bewerber, weil er sagt, er wäre der Regisseur und sie hätten die Rolle schon besetzt. Auch da zeigt er wieder seine clevere Ja, er ist total gewitzt, er ist so ein Arsch. Kerlchen. Ja, der Typ ist furchtbar, er ist blöder so Affe, furchtbar. Jedenfalls schickt er die Typen dann weg, um Indianer spielen zu können. Warum er das will, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil er dann auch noch mehr künstlerische Felder erschließen möchte. Nicht nur halt Gitarre und Mundharmonika, sondern auch Schauspiel, Bildhauerei. Ich glaube, Mike Krüger möchte einfach nur Chaos stiften und die Welt brennen sehen, ehrlich gesagt. Also, ich weiß nicht. Multimedia-Video-Installationen und so weiter. Damit könntest du natürlich auch recht haben, ja. Das stimmt. Oder er hat einfach nur ADS. Auf jeden Fall will er dann unbedingt Indianer werden, weil man da so einen blöden Winnetou-Gag einbauen muss, den die wahrscheinlich so geil fanden, dass sie den 5 Minuten auswalzen. Er bewirft Wolfgang Viereck, der diesen Regisseur/Redakteur spielt, mit dem Messer und verfehlt ihn nur knapp. Und Wolfgang Viereck, der ja den meisten von uns eh nicht bekannt ist, als jemand, der sich vor der Kamera extrem verausgabt, da aber halt nochmal extra zurückgenommen wirkt. Also, ich glaube... Der schläft währenddessen. Die haben den nachsynchronisiert und den einfach nur so mit so Angelschnur im Gesicht so ein bisschen bewegt. Ja, und, ja, ja. Weil der wirkt halt, was kannst du denn? Ja, zeig's mal, ja. Ist ja unmöglich, wie sie mich mit dem Messer beworfen haben. Ja, ja, sie haben die Rolle. Es gibt ja keine anderen Werber. Ja. Ja, und dann ist er Indianer. Und das auch nur aus dem einzigen Zweck, damit er nachher in der Maske auf Thomas Gottschalk trifft. Weil diesen ganzen Schabernack, warum er da den Indianer spielt, wäre müßig zu erklären. Das ist da so ein englischer Komiker, der damals wahrscheinlich sehr, sehr beliebt war. Und es geht dann in erster Linie so um den Gag mit Winnie 2 und Winnie 1. Ja, aus dem Trailer. Es ist halt so eine Telecolleg-mäßige... Ja, es ist nicht lustig. Es wird Ding halt so versucht, so ein Telecolleg Englisch nachzuspielen mit so einem Radiokomiker. Es ist peinsam. Es ist echt ein bisschen peinsam. Es dauert fast 4 Minuten oder so und es wird immer wieder wiederholt und sie reiten auf diesem Winnie 1, Winnie 2 Gag rum. Abgesehen davon halt natürlich Redface. Also ich meine, aber die gewinnen Zeit, sie gewinnen Zeit. So, was sie damit rausholen, so ja, Schnittbilder. Lass uns den Gag lieber mal 3-mal wiederholen. Das ist ja auch nicht so, als wenn die Leute irgendwas anderes sich angucken würden derzeit im Kino. außer Rückkehr der Jedi-Ritter. Es ist. Also Ulk ist schon fast zu viel gesagt, weil also Ulk würde zumindest sagen, dass das dass man feststellen könnte, dass die Leute mit Absicht lustig sein wollen und sie sind. Also das Bit ist halt, wie gesagt, wenn es jetzt nur dieser Moment wäre, I'm Winnie 1 und I'm Winnie 2, wäre ich jetzt gar nicht so sauer. Aber da ist wirklich. Ja, dann machst du den zwei Sekunden, opferst du für den Gag auf, dann gehst du weiter, einfach in der Hoffnung, dass dir, während du schreibst, dir noch ein besserer einfällt und den dann. Also normalerweise erwartest du halt so eine Quote von, naja, 1-2 Gags pro Minute. Das ist schon relativ locker, weil die meisten Sitcoms und US-Komödien funktionieren mit ungefähr 3-4 Gags pro Minute. Ja. Aber wenn du schon auf so hektisch und Bleistift und mal locker vom Hocker her leise Reiter und so weiter auf dem Niveau operierst, dann solltest du einfach durch Masse überzeugen können, weil die Leute haben damals auch schon irgendwie 6-7 Mark bezahlt für ein Kinoticket. Dieser also Gagdichte in diesem Film wäre interessant gewesen, stimmt, findet aber nicht statt. Nee, nicht wirklich. Nee. Also weil wie gesagt, weil, ab wann fängt halt einfach der Reim von Bauer auf Tower an, ein Witz zu sein? Und auf welchem Niveau ist es halt einfach nur so relativ kindisches Gespiele mit Sprache? Es ist wie du, es ist halt wieder dieser 13-Jährige, der halt hinten in der Klasse halt am Riffen ist. Ich hab das im Kindergarten, habe ich das auch mit einem Kumpel gemacht. Da natürlich! Das Diktiergerät von meiner Mutter und dann haben wir uns so Quatschgeschichten erzählt und ich hab mir die dann irgendwann mal angehört. Das ist halt wirklich so, als würdest du zwei Betrunkenen zuhören. Ja, zwei Betrunkene, die denken, sie sind super. Zwei Betrunkene, die denken, sie wären super lustig und so Popel, Mopel, Schmopel, meh. Obwohl, das nicht mal, weil die selber noch nicht mal so besonders... Ja, weil 6-Jährige, die das machen, oder nee, Betrunkene, die das machen, das mit mehr Energie und mehr Überzeugung vortragen. Ja, genau. Ich wollte sagen, die beiden wirken im Film nicht mal enthusiastisch oder so, genau. Nee, also, das waren erwachsene Männer... Fällt halt schwer, dem Ganzen gegenüber enthusiastisch zu sein. Und dann aber der Kater und du so. Hast dann, du hast dann diese 6 Wochen Wörthersee bei Kurt Spieß in seiner Millionenvilla verbracht. Jetzt hängst du da irgendwie drin. Aber aus irgendeinem Grund haben die Leute das geguckt, wie die Blöden. Naja. Ich kann dazu nichts sagen, weil ich weiß auch nicht. Sie haben jedenfalls keine gute Erfahrung jetzt beim Bayerischen Rundfunk gemacht. Thomas Gottschalk ist auch gefeuert worden, weil die Ansagerin sich über ihn beschwert hat. Sie hat dann ihre Ansage verhauen, die Übergabe zur Tagesschau in Hamburg. Hat sie dann, und jetzt sprühen wir über zur Tagesschau in Hamburg. Nachdem sie ganz oft geprobt hat, jetzt schalten wir rüber, hat sie dann, jetzt sprühen wir rüber gesagt und dann hat sie sich lächerlich gemacht. Und Thomas Gottschalk hat deswegen seinen Job verloren, was ja eigentlich gar nicht so schlimm ist, weil er ja eh zu spät gekommen ist und ungefähr 2 Minuten oder 60 Sekunden lang gearbeitet hat. Abgesehen davon war sein Verhalten halt im höchsten Maße unprofessionell. Also abgesehen von dem Versprecher. Es geht. Er hat exakt auf ihren Wunsch gehandelt. Also in der Situation fand ich es halt von ihr. Sie nicht sparsam mit dem Haarspray und dann. Hat er sie aber demonstrativ. Gut. Ja, aber das machen ja. Meine Güte. Dann machen halt eine genauere Ansage. Also das ist der einzige Moment, wo ich ihn tatsächlich so ein bisschen. Bisschen von der Damenwelt zu Recht auch übergangen empfand. Aber das ist ja im Grunde auch nur Quatsch, damit die beiden sich kennenlernen. Sie sehen sich dann in der Maske, Thomas Gottschalk ist gefeuert worden und Mike Krüger wird dann als Indianer abgeschminkt und sie wollen dann ein Bierchen trinken gehen und den Tag dann bei einer Gerstenkaltschale. Och, diese Witze. Gerstenkaltschale, richtig. Gerstenkaltschale. Hammer Gag, mein lieber Schwan. Na, und was man, glaube ich, denken soll, ist, dass die beiden dass sie gut zusammenpassen und dann Freunde werden. Und es funktioniert nicht super, weil sie sind einfach. Thomas Gottschalk zeigt dann auch so eine gewisse ausnutzerische Seite. Er will dann gleich bei Mike Krüger einziehen. Er zieht de facto bei ihm ein, ja. Ja, weil er keine Wohnung hat. Interessanterweise. Auch irgendwie rausstellt. Ja, ich meine, du hast gesagt, es ist München. Er verliert seinen Job. Es ist München, aber ich meine, irgendwo muss er ja hergekommen sein, bevor er in dieses Taxi eingestiegen ist. Da hast du ja auch recht. Aber vielleicht hat er in einem Container, also in einem Müllcontainer gewohnt. Nee, in einem Spind am Bayerischen Rundfunk oder mal. Nee, er hat sich einfach aus purer Luft hat er sich materialisiert. Ich wollte aber auch sagen, es ist recht stürmisch, dass er gleich beim Einzieht. Und natürlich besiegeln sie halt ihre Freundschaft halt auch so, wie man es halt als lockerer Sprücheklopfer macht, mit ein bisschen mit schwulen Witzen. Ja. Dann auch. Müssen dann halt vorher nochmal so ein bisschen affektiert rumtunden. Ja, ja. Damit sie beide sich darüber im Klaren sind, dass sie jetzt keine homosexuelle Beziehung anfangen. No homo, bro. Was halt sehr, sehr wichtig ist. Viele heterosexuelle Männerfreunde haben das Problem, dass sie sich so 6 Monate lang treffen und dann plötzlich feststellen, oh, wir haben die ganze Zeit Sex miteinander, wir sind ein Paar. Ja. Und damit diese missliche Situation nicht entsteht, sagt man am besten schon beim ersten Bierchen, das man miteinander trinkt, nee, wir ficken nicht miteinander. Ich ziehe jetzt bei dir in deine Einzimmerwohnung ein, deren Klo gleichzeitig die Küche ist. Mhm. Aber wir sind kein schwules Paar. Ja. Ne? Weiß Bescheid, ne? Ja. Weiß Bescheid. Ich mag mich zwar wirklich sehr, sehr oft in diesem Film als Frau verkleiden, aber ich bin nicht. wir sind doch nicht. Hey, komm. No. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Thomas Gottschalk in Drag ist, also er macht es nicht schlecht. Bietet sich an. Rein von der Physis her sieht er nicht schlecht aus in Drag. Ich kann es halt nicht wirklich gut heißen. Es sieht auch so aus, als würde es ihm Spaß machen. Weil es eigentlich nicht so pro Drag rüberkommt, also weil es halt sehr ins Lächerliche gezogen wird. Aber er macht, ja, ich stimme dir zu. Es sieht so aus, als hätte er Bock drauf. Und er sieht überzeugend aus. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall, genau, also dann wohnen die beiden zusammen. Die fahren aber dann erstmal mit der Tram in seine Wohnung und da kommt dann halt die berühmte Szene, mit dem, meine Damen und Herren, ich möchte gerne bekannt geben, dass wir in der nächsten Station aussteigen, aber ja, einfach random eingeworfenen Handlung, damit die Handlung vorankommt, passieren denen dann halt ständig irgendwelche dämlichen Zufälle, die halt auf nichts anderes zurückzuführen sind als auf Hack-Writing. Sie sehen dann halt einen Fahrgast in der Tram sitzen, gespielt von Jochen Busse, der in der Zeitung liest und irgendwie so ein Polizeibericht über Detektive. Und Krüger und Gottschalk sehen ihn dann auch und ich weiß nicht, ob die in dem Moment einfach super besoffen sein sollen oder sonst was. Auf jeden Fall sehen sie diesen Zeitungsausschnitt, den sie einfach aus dem Augenwinkel bei so einem Typen, der gerade die Zeitung selber liest, abgucken und entschließen, Detektive zu werden. So, wir machen jetzt ein Detektivbüro auf. Wir haben das in der Zeitung gelesen, gerade zufällig, als wir 2 Stationen mit der Tram gefahren sind und uns dann auch wieder wie offene Hose benommen haben. Wir haben schon mal die Trenchcoats, sehen so ein bisschen so aus wie Sittenverbrecher. Aha. Werden wir doch einfach Detektive. Wir wohnen zusammen und können wir ja auch gleich unsere Geschäftspartnerschaft offiziell machen. Ob sich da wohl der Herr von Bored to Death was ab... Es war ein Scherz. Ja, das ist bestimmt. Jonathan Ames hat die Supernasenkugel gesagt. Der New Yorker Schriftsteller Jonathan Ames. Das ist brillant. Das ist genial. Das mache ich. Das ist die beste Idee der Welt. Ted Danson. Einfach so 2 Assis, die einfach Privatdetektive werden, die keinen Bock haben, verzweifelt sind. Hungernde, darbende Künstler, die werden Privatdetektive. Und weißt du was, das ist mir den Detektiven kam in dem Moment für mich total plausibel rüber, weil echt? Gottschalk und Krüger sind aber sowas von nicht motiviert, also dadurch, dass ich in dem Moment schon begriffen habe, dass die halt einfach alles machen, weil sie halt einfach keine Persönlichkeit oder Ziele oder sowas haben. Okay. Das hat aber schon was von schweren Nervenkranken. Ja. Dieses nicht wirklich fokussiert an einer Sache arbeiten können. Es ist nicht falsch. Sehr, sehr situativ leben. Also auch die Lebensumstände legen sehr nahe, dass die wirklich nur einen entgangenen Zahltag davon entfernt sind, als Penner auf der Straße zu leben. Es ist schon, ja, so. Es ist wirklich hart. Also nur im Kommissar hat man München noch hässlicher und degenerierter gesehen. Mhm. Und als sie dann sich dazu entschlossen haben, Detektive zu werden. Ich weiß auch gar nicht, in welchem Zeitraum das alles passiert. Ob das alles am selben Nachmittag stattfindet? Es ist wirklich so, dass 8 Uhr morgens steigt dann halt Krüger, in Krügers Taxi steigt dann Gottschalk so um 8. Um 14 Uhr sind sie beide beim Sender entlassen worden. Aha. 14.15 Uhr trinken sie das Pilz dann in der Kneipe. 15.30 Uhr fahren sie in der Tram dann und entschließen sich, Privatdetektive zu werden. Ja. Kurz vor Redaktionsschluss um 16 Uhr gibt Thomas Gottschalk um 15.55 Uhr per Telefon die Annonce auf, dass sie eine Detektei gegründet haben. Columbo und Co. oder so ähnlich. Ja, Columbo und Co. Und dann erscheint quasi um 17 Uhr oder um 16.30 Uhr kommt gleich der erste Anruf von einem Klienten in Mike Krügers Wohnung an. An der Zeitung, die um 16.15 Uhr per Extrablatt rausgegeben wurde. Es ist völlig, man hat kein Gefühl für Zeit und Raum, aber so ähnlich muss es passiert sein. Du, ich glaube, du könntest mit deiner Rekonstruktion an was. Weil es gibt keine Nacht, die das Ganze erzählerisch trennt. Das, ja. Oder ich täusche mich da. Ich weiß nicht, es könnte halt sein, dass eine Nacht dazwischen liegt, aber wenn, dann sieht maximal. Man es, sieht man maximal. Es weder noch, bekommt man es mit. Also dann haben also sie aber direkt am nächsten Tag den ersten Klienten, stimmen, nämlich sagst, den industriellen Sasse, der sie in sein Büro bestellt. Und gleich auch den ersten Auftrag für sie hat, eine Persona Observanda, eine. Oh Gott, ja. Eine zu abs- Person. Abs- oh Mann. Oh, die Gags, oh. Sie fliegen. Wirklich, mitten ins Gesicht. Die schlimmste Hochzeitsrede von so einem Verwandten, den du irgendwie nie in deinem Leben mehr wiedersehen wolltest, der Welt. Auch wirklich, also, oh Gott, da, es gibt dann auch noch, wenn er sie vorher mit diesem Sasse telefonieren, so ein endloses Spiel, wo Thomas Gottschalk. Ja, Thomas Gottschalk so tut, als wäre die Vorzimmerdame von ihrer Detektei und so. Dann nochmal weiterleitet an so eine andere Person und wo sie dann halt auf sehr, sehr transparente Weise versuchen, so zu tun, als wäre ihr Büro größer, als es ist. Und weißt du. Und Gottschalk sofort ganz natürlich imitiert eine Frau. Und das auch sehr gut. Also nicht sehr, sehr gut, aber es ist auch es ist, wieder es ist mit einem gewissen Spaß. Ist nicht schlecht, genau. Und, aber angesichts der Tatsache, dass dieser Typ, der anruft, halt wirklich nur wütender wird, es ist auch wieder so ein Moment, wo diese zwei Typen einfach nur mit jemandem rumficken, einfach nur für ihr eigenes bizarres Vergnügen. Es ist halt echt, es ist düster. Aber gut, okay. Ja, die Leute sind in dieser filmischen Welt sind die Leute auch dumm genug, darauf reinzufallen. Ja. Wo man eigentlich gleich, ich meine, gut. Rein vom Genre-Archetyp her ist ja der Privatdetektiv ohnehin nicht der mit dem besten Renommee, der so ein bisschen zwielichtig und halbseiden rüberkommt. Aber selbst nach diesen Maßstäben sind Krüger und Gottschalk extrem zwielichtig und extrem halbseiden, wo man eigentlich sofort merkt, naja, Enkeltrick. Also, so ein bisschen, ja, doch, auf alle Fälle. Okay, aber sie gehen zu dem Herrn Sasse ins... Sie gehen zu Herrn Sasse und da gibt's auch einen komischen Dialog, den Sasse mit seiner Tochter hat. Also Herr Sasse wird gespielt von... ich guck's doch mal gerade nach, ich hab's mir notiert. Wo haben wir ihn? Herr Gerd Hauke, den die Leute aus Francis Durbridge-Filmen kennen, aus diesen Didi der Doppelgänger-Film, aus also mehrere Didi Hallervorden-Filme. Bayer auf Rügen und der Landarzt, der hat so Nebenrollen gespielt. Relativ bekanntes Fernsehgesicht, das man immer mal wieder gesehen hat, aber immer nur in Nebenrollen. Jedenfalls hat der, hat dieser Herr Sasse einen Dialog mit seiner Tochter über ihr Physikum an der wahrscheinlich am Gymnasium, für das sie irgendwie Geld braucht. Und das ist, also der Dialog wird halt so leicht incestuös. Also es ist so Sugar Daddy mäßig. Ja, kauft dir mal so sexy Klamotten und was für Physikum ist doch irgendwie so eine Prüfung oder sowas. Es geht, glaube ich, eher im Medizinstudium oder so. Auf jeden Fall ist sie sehr jung. Also es ist halt, also das ist übrigens die besagte Lucy, Susan B. Winter. Susan B. Winter. Und also für mich, ich habe so verstanden, dass sie halt sagt, sie will, also sie sagt, sie hat das Physikum bestanden, dann sagt er, was brauchst du, was geldmäßig, was komisch ist, weil sie braucht ja kein Geld, um diese Prüfung zu bestehen. Dann sagt sie, sie möchte das Geld für Turnschuhe und Jeans haben und dann sagt er, kauf dir hübsche Kleider. Und das alles ergibt halt nur so halb Sinn, weil ist Geld eine Belohnung? Braucht sie die Sachen? Denkt er, dass sie Geld braucht für, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, es ist ein bisschen seltsam. Und ein bisschen Sugar Daddy, ja. Ja, und die Schmierigkeit und Schleimerei geht gleich weiter, nämlich als Krüger und Gottschalk das Büro betreten. Also erstmal das Vorzimmer, wo die Sekretärin sitzt und dann auch schon Lucy, nämlich die Tochter von Sasse, schmeißt sich Gottschalk gleich an Lucy ran, die wirklich keinen Tag älter als 17 aussieht. Oh Gott, ja. Und Gottschalk keinen Tag jünger als 38. ich hatte tatsächlich auf die später folgenden Romantik-Szenen nicht so eine Reaktion wie du, also einfach rein körperlich, aber in dem Moment, wo er halt anfängt, diese Lucy, die, wie gesagt, aussieht wie ein Schulmädchen und auch eins gespielt hat oft, also in dem Moment, wo er anfängt, sie anzugraben, hatte ich auch sofort diese Instinktreaktion von komm, nee. Also, Junge, nee, also jetzt komm, ich bitte dich. Bitch, also, please. Come on. No. Naja, ja. Auf jeden Fall, während Gottschalk seinen Charme spielen lässt. Er soll aber das sein, er soll so ein Charme sein. Ja, so ein Schürzenjäger. Okay. Hast du jetzt auch gerade ein bisschen sich in deinen Mund erbrochen, ne? Ich hab's gesehen. Ja, tiefe Atem. Okay. Während Gottschalk halt die Olle klar macht, wie man in den Rohrverlegerkreisen, in denen ich mich bewege, sagen pflegt. Das ist schlimmer als man denkt. Jedenfalls führt Mike Krüger dann das geschäftliche Gespräch mit Sasse. unter vier Augen. Und die haben auch wieder so einen unmöglichen, nervtötenden Dialog miteinander, wo das meiste halt auch auf bewussten Missverständnissen und doofen Wortspielen basiert. Ja. Unter anderem Menzinkamp, also er sagt dann, ich bin gelernter Jurist und Menzinkampere Jesoda im Zweifel für den Angenagten. Das ist ja irgendwie ein Wortspiel von Beispiel aufgeschrieben hast. Mens Sahne in corpore Sanum, glaube ich, ist, was mit Jura auch nichts zu tun hat, sondern auch, einfach nur so ein Sinnspruch ist. So ein, Und so aus der im Zweifel für den Angenagten auch nicht wirklich ein Witz, weil dann nur Angeklagter durch Angenagter ersetzt wurde. Was auch wieder so ein achtjähriges Kind ist, was seine ersten Schritte im Bereich der Komik versucht. Und also so ähnlich wie die ersten Pimmel, die Michelangelo gemalt hat. Ich glaub, aber sich darüber dann auch nicht hinaus entwickelt hat. Ja, ich bin, also ich meine, es ist Punning, oder? Sind Puns. Nee, aber nicht wirklich. Ein Pun ist ja noch irgendwie so eine Pointe oder so ein Schlusspunkt auf eine Konstruktion, die du vorher angelegt hast oder im kleinsten Sinne aufgebaut hast. Aber das sind ja nur irgendwie so Schlaumeier-Sprüche. Ja, das stimmt. Wie aus einem Jürgen von der Lippe-Witzbuch. Die 4444 besten Gags. Stimmt. Gags, in Anführungsstrichen. Besten auch. und der Sasse macht dann Mike Krüger aufmerksam auf den Fall seiner Frau, die sich irgendwie seit Ewigkeiten nicht mehr bei ihm gemeldet hat und immer sagt, sie wäre beim Tennis, aber zu Hause wäre sie auch nicht. Das ist auch was für eine Beziehung. Aber sie soll auf jeden Fall zu Kur in Bud Spencer sein. Ist auch wieder, ist das ein Witz? Sorry, ich habe vergessen, über diesen Hammer-Gag zu lachen gerade. Bud Spencer. Also, ja. Ich muss sagen, ich finde es ganz putzig. Also, es ist jetzt kein Riesenwitz. Ich finde, man kann es machen. I allow it. Aber ist es ein Witz? Ich weiß nicht, ich mag das jetzt auch nicht ultimativ beantworten. Ich würde sagen, Spencer. Nein. Das würde ja auch sagen, so die goldene Banane von Bud Porno. Dann wäre Bud Porno schon ein Witz. Und das ist stimmt. Nein. Aber wenn er dann als nächstes sagt, Terence Hill 27, als zweiten Teil der Adresse, dann wird es so richtig komisch. Da hast du richtigerweise angemerkt, dass das ja noch weniger Sinn ergibt, weil in Deutschland ja keine Adressen irgendwie Terence Hill heißen oder so. Ja. Nee, ich bin besiegt von der Stelle. Ich fühle mich da jetzt auch nicht irgendwie freudlos oder es könnte ich mich über nichts mehr amüsieren, aber irgendwo muss man halt eine Trennlinie ziehen, sonst lacht man über alles. Und wird innerhalb von 6 Stunden in eine Nervenheilanstalt verwiesen. Ich fand es halt ein bisschen wegen dieser Oliver Onion Connection irgendwie ganz drollig, aber ich glaube noch nicht mal, dass es beabsichtigt war, sonst weil einfach. Weil sich die ja erst auch in Zukunft später. Oh, vielleicht ist das schon im Nasenverse, ist es halt schon ein bisschen, ne, so angeteased. Ja. Das wird sein. Das ist, na egal. Mike Krüger macht den Auftrag klar. Thomas Gottschalk macht das Mädel klar. Ganz kurz nochmal. Was der Sasse ist nämlich eigentlich auch, oder kommt das erst später, wo er ihnen sagt, dass sie, wenn die Frau nicht betrügen sollte, dass sie dann, kommt das erst später? Ich hab da nicht so genau zugehört. Also, Mike Krüger soll halt, die Detektei Columbo und Co. soll für Sasse rausfinden, ob seine Frau mit ihm fremd geht. Und dafür braucht er irgendwie einen Fotobeweis oder so. Es geht halt darum, dass der Sasse selber fremd geht, das sagt er auch schon relativ früh. Echt? Und die Firma, die der Sasse besitzt, gehört eigentlich der Frau. Deswegen will er halt irgendwie die alte irgendwie loswerden. Es ist wie bei Schleckers. Neuen, richtig wie Intrigen, Sex, Fremdgebumse. Das ist nicht der Vorstand von vor. Krüger und Gottschalk, islamischer Terrorismus. Aber das kommt der auch noch in dem Film vorkommt. Ja. Auf jeden Fall, um es kurz zu machen, der Sasse sucht eigentlich einen Grund, seine Frau abzuschießen. Das heißt, wenn sie nicht herausfinden sollten, dass sie fremd geht, soll entweder Gottschalk oder Mike Krüger sie verführen. Und mein Herz sank halt wirklich in den Keller, als mir klar wurde, dass die Szene auch noch kommt. Aber gut, das ist auf jeden Fall, aber genau, Gottschalk hat in der Zwischenzeit natürlich das Mädel klar gemacht, weil wenn halt junge, attraktive, akademisch erfolgreiche Frauen von einer Sache träumen, dann so Schmierlappen mit einem Trenchcoat, die 20 Jahre älter sind. Da setzt du einen drauf. das direkt im Anschluss an die Szene, also kurz fahren dann nochmal Mike Krüger und Thomas Gottschalk durch den Paternoster, weil nichts Buddy-Movie sagt, außer gemeinsam im Paternoster zu fahren. Das fand ich schön, Paternoster zu sehen. Ja, ja, aber das, also da kann man sich auf abgehakt. YouTube ja auch irgendwie so alte Werbevideos von ThyssenKrupp über Paternoster angucken. Das stimmt. Da hat man die volle Dosis. Ja. Was, glaube ich, also 15 Minuten davon wären unterhaltsamer als 85 Minuten Supernasen. Davon abgesehen, er hat auch so ein Shit-Eating-Grin, das hat mich auch an den ehemaligen Kollegen erinnert. Er hat wirklich so eine Fresse zum Reinschlagen teilweise. Er steht dann da so mit seinen 1,89 Meter, so, atmet durch den Mund, wahrscheinlich auch hörbar, und grinst einfach. Ja, ich finde, dass Thomas Gottschalk hat nicht dieses aggressiv-renitente wie Mike Krüger, aber er ist halt einfach nur so ein, dafür hat er aber so schmierig. Ja, Anzüge von einem Sexualstraftäter. Ja. Aber jetzt nochmal ganz kurz. Hat diese Assoziation, die du hattest, hat die Romantik-Szene schlimmer gemacht? Wahrscheinlich, ne? Hat alles schlimmer gemacht. Ja, stimmt schon. Weil es hat, also Thomas Gottschalk in dem Film hat sehr, sehr, sehr, sehr libidinös sich verhält. Und das ist halt, sowohl Thomas Gottschalk als auch diese Person möchte ich wirklich nicht gewahr sein, dass die Lüste und Geilheit haben in sich. Du kommst jetzt gerade aber nicht drum herum, weil Thomas Gottschalk will definitiv diese Lucy flacken. Oh Mann, ja, und er zieht sich halt auch wirklich, halt er zieht sich richtig schlimm an, wie zu Hardcore-Wetten-Das-Zeiten trägt er ein komplettes... Das ist so ein Wetten-Das-Outfit. Komplettes Lederanzug-Ensemble, also Lederhose, Lederjackett, Blouson drunter mit goldener Weste. Goldene Stickweste. Man hat wahrscheinlich vorher irgendwie ein Musikvideo von Prince gesehen und dachte, oh, das will ich auch machen. Ja, du kannst aber nicht nackt auftreten. Ja gut, dann will ich das machen, was er anhat. So, und er hat auch noch so eine Fliege, so eine Westernfliege aus einem Lederband um. Also kein Bolo-Tie, aber er sieht wirklich so aus wie so ein Porno-Dude. Wie gesagt, also ein Ganzkörper Ledersacko-Ensemble zu tragen ist schon, da gehört schon einiges dazu an Überzeugung von sich selber. Mut. Ja. Und natürlich, wie gesagt, wenn die als dieses Playboy-Häschen ihn halt sieht, ist sie natürlich auch gleich oh yeah. Hin und weg, ja. Oh, er macht dann noch so einen Karate-Move am Tisch, der geht zwar ein bisschen schief, aber sie findet das süß. Swing. Ja, Jackpot. Und dann machen sie Disco-Dancing, das findet er aber scheiße, weil Tough Guys Don't Dance, wie hieß er nochmal? Norman Mailer eins wusste. Oh Gott, oh no, oh Gott, oh no. Vielleicht kommt er auch nochmal. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall, Tough Guys Don't Dance, und deswegen muss er auch nicht lange Disco dancen, weil Lucy ihn dann entlässt und sie beide sich darauf einigen, einen Kaffee trinken zu gehen. So wie bei GTA San Fernando, GTA Las Vegas, ich will GTA Coffee, San Andreas. Richtig. Hot Coffee. Ja. Hot Coffee, richtig. Thomas Gottschalk gibt auf seinem PlayStation 2 Controller den Cheatcode ein und unlockt das koffeingetränkte Beischlafverhalten. Und dann wurde es für Felix wurde es ganz schlimm. Dann wurde es richtig unangenehm. Ich hatte auch. meine Notizen sind, ich zitiere hier wortwörtlich, ich will das nicht sehen, Punkt. Die Armut, Punkt. Das Elend, Punkt. Beide sind fast Hobos, Punkt. Und du hast es aus. Oh Gott, Punkt. Uah, Punkt. Krüger kommt rein, Punkt. Arg, Punkt. Und du hast es vor allem geschrieben, damit du nicht immer auf den Bildschirm gucken musst oder das kurz mal weggucken konntest. Ja, aber die Szene dauert echt 5 Minuten. Die holen alles, das dauert ewig. Thomas Gottschalk und sie liegen dann halt auf so einem, es ist ja nicht mal ein Doppelbett, es ist so ein Einzelbett, es ist diese schreckliche Hobo-Wohnung von Mike Krüger. Die so wirklich so aussieht, als hätte er so mit Prittstift seine komischen Plakate an die Wand gemacht. Es hängen 3 Tittenkalender in dieser kleinen Wohnung. Das habe ich auch, das hätte ich zum Beispiel auch abgehängt, bevor ihr auf ein Date geht. Wenigstens das hätte er machen können. Er sieht die Dinger ja auch. Er wendet sich der Wand ja zu. Ja. Und dann macht er einmal mit so einem Handgriff, reißt er einfach die Tittenkalender ab, damit es nicht ganz so ekelhaft auch für sie ist. Oh Gott. Weil er ja wahrscheinlich wirklich sehr, sehr viel unweggewaschenes Erbgut von Mike Krüger in diesem Raum verteilt ist. Und so wenig man daran erinnert wird, umso besser. Auf alle Fälle. Und sie liegen dann auf dem Bett herum und krabbeln und krampfen sich dann irgendwie Arm in Arm und er zupft ihr dann das Bustier so auseinander, so dass ihr Nippel rausguckt. Hauptsache, man sieht den Nippel mal. Ja. Und er packt dann so den Nippel aus und spielt dann auch so ganz süß damit rum und packt ihn wieder ein. Und dann sagt er, oder dann will ich wieder sehen und dann packt er ihn wieder aus. Und das sind Szenen, die will man nicht sehen. Man will nicht sehen, wie Thomas Gottschalk an den Nippeln von einer vermutlich minderjährigen Person rumspielt. Ich hoffe nicht, dass sie minderjährig ist, also und, sie sieht sehr jung aus. Sie die ganze Zeit mit Küssen liebkost. Vor allem das Ding ist... Oh, und die ganze Zeit kommt diese Soft-Porno-Musik im Hintergrund und es will nicht aufhören. Selbst als Mike Krüger reinkommt und die Szene eigentlich... ich war schon kurz erleichtert. Oh Gott, zum Glück hören sie jetzt auf. Nee, sie machen weiter. Mike Krüger geht in die Küche, / das Klo. Aha. Wahrscheinlich einen Bob in die Bahn werfen oder sich eine Stulle machen. Kommt wieder raus. Was du beides in dem Raum tust. Der will den Raum verlassen. Und währenddessen liegen Thomas Gottschalk und die Olle auf dem Bett und sind am Rummachen. Aha. Und Mike Krüger will auch nicht so ganz aus der Wohnung rausgehen. Er steht dann so im Türrahmen und sagt dann so, naja, was macht ihr denn jetzt noch heute so? Und man hat so das Gefühl, er möchte einen Dreier. Naja, man hat das Gefühl, er möchte ausnutzen, dass beide jetzt schon wahrscheinlich von der Lust getragen werden. Mhm. Und er möchte auch mal zustoßen. Du darfst halt wirklich nicht vergessen, dass er nämlich auch noch, während er da steht und sich halt viel Zeit lässt irgendwie, auch noch den Fuß von dieser Jungfrau befummelt. Also ja, er hat auch noch den Fuß ganz, von der ganz alten automatisch Hüter. Geht seine Hand zu ihrem Fuß, während er neben ihnen auf dem Bett steht, wenn die aneinander rumspielen. Das ist halt, es ist greift an ihren genau Fuß und so, streichelt ihn dann so ganz zärtlich. Unglaublich unangenehm. Es ist weird, weil diese Leute, wenn es halt eine Teenager-Komödie wäre, wo die 17, 18 sind, wo man weiß, ja gut, die Hormone spielen verrückt. Ja, ja, sicher. Die Leute verhalten sich halt so, weil sie es A nicht besser wissen und B nicht anders können. Ja. Aber das sind wirklich, die sind schon ein paar Tage älter, die müssten eigentlich wissen, was da gerade passiert und sich, also zumindest so weit an sich halten können, dass sie die Leute dann in dem Moment sich selber überlassen. Ja, also es ist so wie in dem Moment in The Room, wo dieser das Arrangement Teenager ist halt, ja, Danny wo der halt Teenager sagt, kann ich mitmachen. Oh Gott. Oh Mann. Oh. Das ist, und ich habe dann auch aufgeschrieben, es ist das Schlimmste unterstrichen. warum sehen wir das so lange? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Nippel, auch das noch. Und man sieht dann halt nicht nur ihre Nippel, sondern ausgleichende Gerechtigkeit, auch seine Nippel. Und zwar beide. Oh. Ja, seine Nippel. Ja, zwischendurch ist dann, also Mike Krüger verdrückt sich dann in eine Kneipe und betrinkt seinen Schmerz und sagt dann so, ja, was die beiden wohl gerade machen, haha. Mhm. Ja, man kann es ja nicht mal Cockblocking nennen, weil es... Mike Krüger, du wusstest es, weil du wolltest mitmachen. Ja, du weißt er wollte genau. Und die Vorstellung, dass ich das aus Supernasen plötzlich so eine Imama Tu Tombian Geschichte wird. Oh, Was die sich in diesen 6 Wochen am Wörthersee ausgedacht haben, eventuell sogar inspiriert von der Situation, die Thea Gottschalk und Anja Krüger oder keine Ahnung, wie die hieß, saßen dann so beim 23. Sektfrühstück, so um 17 Uhr, und dann standen sie vielleicht auch in der Tür. Ja, wer weiß. Jetzt hat Thomas Gottschalk gesagt, so, auf dem Divan? Auf dem Divan oder nee, so? Nee, fuck off, Alter. Ich mach das jetzt. Und dann wurden die gemeinsamen Aufenthalte am Wörthersee dann auch weniger. Also eine von den Gattinnen gesagt, okay, pass mal auf. Wir müssen da jetzt mal drüber reden. Ja, das kann schon sein. Also ich möchte nicht mehr. Es ist mir. Aber gut, write what you know. Ja, richtig, das stimmt. Oh. Ja, aber es wird ja nicht unbedingt angenehmer. Die Sexszene ist zwar zu Ende, aber jetzt sehen wir halt so quasi den Postcoital Glow von Thomas Gottschalk, was auch nicht viel besser ist. Er ist dann halt, weil er einen versenkt hat, ist er jetzt auch ganz aufgekratzt und glücklich. Es ist der nächste Morgen. Mhm. Er setzt sich den Walkman auf, was ein entscheidender Plotpoint für die folgende Szene wird. Er setzt sich einen Walkman auf und macht halt ein gemeinsames Frühstück. Er schließt dann auch die Tür zur Küche, /Klo, ab. Mhm. Wahrscheinlich, und, weil er auch ist halt total still. Verliebt, ist so ein Dancen und macht so ein richtig so 80er-Jahre-mäßig mit so Oma-Geschirr, mit so friesischen Mühlenmustern drauf. Und, wie in der Lindenstraße. Also die Lindenstraße, selbst die Zenkers hatten ein besseres Geschirr. Die Lindenstraße hat sich mit allen sozialen Schichten auseinandergesetzt, aber so auf nahezu Chat-Niveau sind die halt nicht runtergegangen. Cannibalistic Homicidal Underground Dwellers. Jedenfalls, er ist so verliebt, dass er mit einer Senftube auf das Leberwurstbrot Lucy draufschreibt. Wo ich dann auch aufgeschrieben habe, ey, Deutschland 83. Auf alle Fälle, Deutschland 83, ja. Wird's nicht mehr, auf jeden Fall. Wenn du wirklich so auch den emotionalen Gesamtzustand des Landes auf eine filmische Metapher bringen willst, so wie Thomas Gottschalk beim Walkman hören mit Leberwurst den Namen seiner minderjährigen Geliebten auf dem Leberwurstbrot schreibt in einer wirklich wahrscheinlich kakerlakenverseuchten Münchner Einzimmerwohnung. Ich muss echt sagen, er hatte bei mir ein bisschen Pluspunkte gesammelt, dass er überhaupt Frühstück macht, weil es, glaube ich, eine von zwei Szenen ist, wo einer von den beiden Typen irgendwas für jemand anderen macht. Aber das sei mal egal. In der Zwischenzeit. Hätte noch mit Gewürzgurken Gewürzgurkenscheibchen, so ein Mosaik legen können. Außerdem hat er die Leberwurststulle auch selber gegessen dann, also. Ja, Liebe geht ja durch den Magen. Das auch, stimmt, ja. Auch sowas. Und wenn sie durch den Magen geht und dann weiter, dann ist er auch gleich im richtigen Raum. Aber egal. Was halt das nächste passiert, ist halt, das Risiko dieser Wohnsituation, weil nämlich inzwischen, sie kommen ja immer zurück, ne? Weil inzwischen die Freundin von Mike Krüger entdeckt hat, dass sie doch noch Bock hat auf Mike Krüger, aus Gründen, die sich mir nicht erschließen. Und sie kommen mit ihrem Köfferchen und so zurück in die Wohnung. Er hat auch früher schon zu ihr gesagt, du kommst doch wieder zurück, du weißt ja, wo der Schlüssel liegt. Sie weiß, wo der Schlüssel liegt, kommt rein. Und währenddessen ist Thomas Gottschalk in der abgeschlossenen Küche/Toilette. Und macht halt Frühstück und sie sieht natürlich die nackte Frau im Bett liegen. Und dann entspinnen sich die Verwirrungen. Es geht dann, ab da geht's dann halt wirklich abwärts für Mike und Tommy. die beiden Frauen solidarisieren sich, weil sie ja dann, also sie, die Freundin von Mike Krüger heißt Alice. Und sie fragt Lucy, ob sie gerade mit dem Typen gepoppt hat, und mit dem Typen spezifiziert sie jetzt nicht Mike oder Tommy, sondern sagt einfach der Typ. Natürlich nicht. Und dann denkt sie natürlich, dass Thomas Gottschalk ein Schürzenjäger ist, dabei ist es ja eigentlich nur die Freundin von Mike Krüger, die gerade annimmt, dass Mike Krüger jetzt sofort mit anderen gepoppt hat. Jedenfalls, die beiden sind dann sehr, sehr angepisst und verlassen dann beide zusammen die Wohnung, begegnen im Treppenhaus Mike Krüger, der von seiner nächtlichen Kneipentour zurückkommt. Mike Krüger kriegt eins in die Fresse, Genugtuung verschafft. Auf jeden Fall. Auch da aber wieder so dieses, also Mike Krüger sieht halt diese beiden Frauen aus der Wohnung kommen, stinksauer, und dieses völlige Unverständnis darüber, wie soziale Interaktionen funktionieren, so er sieht, die beiden sind offensichtlich sauer, er blickt überhaupt nicht, was die Situation ist, er fragt seine Freundin, die ihn verlassen hat und wieder zurückkommt, was machst du denn jetzt hier? Und sie fragen dann, kennst du die? Und zeigt dann auf die Lucy. Und er sagt so, ja, klar. Und dann kriegt er einige Und es ist halt so, das also auch wieder so eine völlige Nichtreaktion auf halt irgendwie die Situation, die sich da entwickelt. Aber gut, okay. Ich weiß auch nicht. Ist halt so. Ja. Ja. Und wegen dieser... Aber das, wegen dieser Begegnung klärt sich auch das Missverständnis sofort für die beiden Frauen auf. Das ist so ein bisschen, ja. Ich nicht damit gerechnet, dass das Buch dann... Immerhin. Darauf achtet, dass es ja jetzt eigentlich schon so wäre, dass Lucy eigentlich fragen müsste, wer denn jetzt dieser Typ war. Und das tut sie dann auch. Und dann haben sie das eigentlich gleich geklärt. Alice sagt dann aber, nee, lass die beiden nochmal ein bisschen schmoren, die Vollidioten. Zu Recht. Wir gehen jetzt erstmal gemeinsam, keine Ahnung, Kaffee trinken oder so. Gemeinsam lesbisch wären wäre ja auch eine Option mal ja. Zwei Typen. Aber zumindest sind die Frauen solidarisch, was halt schon mal ein Schritt mehr ist, als irgendwie, wenn sie sich dann halt gegenseitig noch so catfighten würden. Aber gut, okay. Also. Ja, Krüger und Gottschalk sind ja jetzt wieder auf Freiersfüßen quasi. Richtig. Können den Plot dann auch ungestört von irgendwelchen Vibesbildern voranbringen, indem sie mit einem pinken Käfer Cabriolet. Auch ein schönes Auto. Ein schönes Auto, wo sie das herhaben, weiß ich nicht. Ja, das wird, man sieht es auch nie wieder. Nee, damit fahren sie halt schon häufiger. Wirklich? Ich glaube ja, die fahren es am Ende nochmal. Das gehört einem von den beiden. Also das Auto ist wahrscheinlich auch so eine Art Persönlichkeitsersatz. Extrem metrosexuelles Auto. Dann wahrscheinlich das von Thomas Gottschalk. ich weiß, ist schwer zu sagen, wer von den Typen. Ich fände es interessant, wenn man halt aus Thomas Gottschalks Gender-Experimentation mehr machen würde, aber es ist natürlich nicht das Ziel. Da muss man wahrscheinlich warten auf... Ich glaube nicht, dass sie sich darüber Gedanken gemacht haben, dass das irgendeinen homoerotischen Subtext haben könnte. Sicherlich, nein. Vor allen Dingen, weil sie ja an mindestens drei Stellen mit irgendwelchen saugewitzten Gay-Panic-Jokes versuchen, diese Spannung sowohl ins Lampenlicht zu rücken, als auch damit halt quasi zu zerstreuen. Das hilft aber nicht. Außerdem sieht man ja Nöppel. Aber nee, ich weiß, es wäre nur interessanter, wenn es so wäre, aber so ist es natürlich nicht. Aber apropos Gender-Experimentation, jetzt geht es nämlich jetzt nach Bud Spencer. Jetzt geht es mit dem Cross-Dressing schon los. Es geht nach Bud Spencer. Und der erste Hinweis, den die beiden haben, wo sich die Frau Sasse aufhalten könnte, ist nämlich in einem Aerobic-Center. Das ist dann auch wieder Aerobic-Center für Damen. Ein Aerobic-Center für Damen, das auch in der Wörthersee-Villa liegt, für das halt Bud Spencer quasi als Kulisse dient. Oder umgekehrt, der Wörthersee dient als Kulisse des fiktiven Ortes Bud Spencer. Es gibt gar keinen Bud Spencer in Wirklichkeit. Ja, vielleicht sollten wir es gleich klarstellen. Und an diesem Aerobic-Center für Damen steht dann auch ein großes Schild, wo drauf steht Aerobic-Center für Damen. Mhm. Aber Mike und Tommy werden nicht durch das Tor gelassen. Da gibt's einen Wächter, der sie davon abhält. Und ich dachte, okay, jetzt gehen sie zurück und verkleiden sich als Frauen. Aber sie springen über den Zaun, laufen zu Damenumkleide. Und da habe ich ja halt schon gesagt, so, jetzt an dem Punkt haben wir wirklich den Punkt erreicht, wo sie ein Sittenverbrechen begehen. Sie gucken halt der letzten Frau in der Umkleidekabine noch beim Umziehen zu, springen dann rein, ziehen sich die Klamotten von irgendwelchen Aerobic-Damen an. Aha. Was also auch kaum verhüllt, gerade dadurch, dass das hautenge Nylon-Leggings sind, dass sie männlichen Geschlecht sind. Und dieses männliche Geschlecht baumelt in seiner Pelle hin und her, für alle frei sichtbar. Aber niemand mag sie halt, entweder sind die Leute halt einfach tolerant gegenüber Transvestiten. Oder sie sind, haben grauen Star alle. Ich glaube, dass die 80er wird es halt nicht so sein, dass sie denken, oh, das sind halt Transgender-Frauen, die jetzt nicht so gut im Passing sind, aber wir sagen jetzt normalerweise müsste einer die Polizei anrufen, weil das ist ja nicht der Sinn der Sache. Offensichtlich verkleidete Ja, sind Männer, offensichtlich verkleidete Männer, den Schwänzemann versuchen, Transgender zu sein. Oder? Fast, also sehr, sehr detailliert erkennen kann. Absolut. Und also da ist mir aber schon aufgefallen in der Szene, dass Thomas Gottschalk sich als Frau halt eigentlich ganz gut macht. Also so er ist mit Spaß bei der Sache, sagen wir es so. Er macht sich mittelgut als Frau, aber er ist mit Spaß dabei. Aber Leute dachten ja noch wirklich, Männer verkleidet als Frauen sind ist der Brüller. Sofort das Lustigste der Welt. Ja. Ne? Oh mein Gott, so lustig. Crossdressing ist das Witzigste der Welt. Ja. Aerobic-Tutsis. Automatisch. Can you believe this shit? Männer, die sich wie Frauen anziehen. Men dressing like women. Bekloppt, wer macht sowas? Insanity. Aber vor allem halt auch, was man auch vor allem daran merkt, dass die Szene halt überhaupt keinen Sinn hat, weil... Nee. Die Aerobic-Stunde geht dann zu Ende, quasi ohne Ergebnis. Die Frauen verlassen dann auch das Gelände. Das heißt, sie hätten die ganze Zeit vom Tor warten können, bis sie einfach rauskommen. Sie hätten sich diesen Einschub, diesen ganzen Schwachsinn eigentlich sparen können. Ja, also wie gesagt, ich meine, sie sind keine guten Detektive. Sprechen wir es auch mal aus. Sie sitzen halt in der nächsten Szene in dem Wagen vor dem Tor, wo sie angefangen haben. Ja. Das heißt, dieses ganze Crossdressing. Wie sie es da wieder rausgeschafft haben, habe ich mich gefragt. Zum Beispiel. Das muss ja noch viel anstrengender sein. Sie müssen ja dann quasi mit der ganzen Gruppe zurück in die Umkleidekabine. Dann da ganz lange in der Umkleidekabine warten, bis die sich alle umgezogen haben. Was dann wiederum voraussetzen würde, dass sie auch vor ihnen das Gelände verlassen. Wie sie es also geschafft haben, quasi als Letzte aus der Umkleidekabine rauszukommen, aber trotzdem als Erste außerhalb von diesem Gelände zu sein. Vielleicht wurde da eine Hammer-Szene rausgeschnitten. Man ja, weiß es aber nicht. Da wurde keine Szene rausgeschnitten. Die sind einfach scheiße im Drehbuch schon. Das sind so simple Fragen, wo dann auch mal einer beim Drübergehen sagen würde, Moment. Hä? Und die haben dann auch keine Frauenklamotten mehr an? Nee. Das ist alles. Die sind da. Wieso? Ich verstehe jetzt nicht, was das Problem ist. Check nochmal nach. Ja, aber wie sollen die. Hä? Ja, egal. Ist egal, das Wörtersee. Lass mal gute Zeit haben hier. Ja, ja. Hier so. Hauptsache, wir kommen voran. Kostet nicht so viel. Gluck. Ja. Auf alle Fälle, dann kommt die Szene, wo sie von den Babes ihr Auto schieben lassen. Ja, auch wieder so eine sinnlose, pseudo-clevere Witzszene oder humoristischer Einschub. Das Auto springt dann nicht wieder an und sie bitten dann die Frauen von der Aerobic, sie an ihr Ziel zu schieben. Wo man dann auch irgendwie denken würde, Moment, die müssen sich doch jetzt eigentlich wiedererkennen. So gut verkleidet waren die nun auch wieder nicht. Und die haben sehr markante Nasen und ziemlich, ziemlich idiosynkratische Gesichter. Naja, gut, aber die schieben sie dann halt irgendwie am Wörthersee durch die Valla Pampa. Gottschalk steigt dann an einem Haus aus, weil er da den Wohnort oder Aufenthaltsort der Frau Sasse vermutet, warum auch immer. Er hat so ein paar Tipps gesteckt bekommen von ihrem Mann. Nein, die verfolgen die dahin, die ist ja Teil der Aerobic-Gruppe. Ach, wirklich? Und sie fahren ach, das hatte dann doch. Ja, es hatte so ein bisschen Hand und Fuß, aber egal. Ja, und die Szene endet dann damit, dass Mike Krüger aussteigt und dann die Aerobic-Frauen zu deren Ziel schiebt. Payback? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt erwähnt habe. Wir haben so viel zu besprechen. Oh Mann, ey. Wir haben, auf jeden Fall. Ja, ja. Auf jeden Fall, da erfahren wir dann, was das Geheimnis ist von der Frau Sasse. Nämlich nicht, dass sie irgendwie fremdgehen würde oder so, sondern dass sie halt mit so anderen Golden Girls-mäßigen Damen halt eine Pokerrunde hat. Jo. In die dann der Thomas Gottschalk einsteigt und von ihm abgezockt wird. Unter dem Vorwand, dass er vom Statistischen Bundesamt ist und alle Leute, die in diesem Haus sind, fotografieren muss. Nee, vom Statistischen Landesamt sogar. Mhm. Die Frau, bei der Frau Sasse zu Gast ist, hat auch einen Dackel, der Conan heißt. Das hat mir gefallen. Das war ein bisschen süß. Ja, auf jeden Fall. Dackel namens Conan. Aber hätte der mal eine größere Rolle gespielt. Er ist dann halt dann bei diesen Frauen im Baccarat- oder Pokerzimmer und die sind halt ein Mann bzw. eine Frau zu wenig, bitten dann Gottschalk mitzuspielen. Gottschalk kriegt dann aber sofort Angst. Wahrscheinlich, weil er nicht so gut ist im Kartenspiel. Er kriegt erstaunlich viel Angst dafür, dass die Situation sehr banal ist. Ja, aber auch zu Recht. Also es ist zwar eine banale, relativ druckfreie Situation, wo er einfach sagen kann, nee, tschüss, ich gehe jetzt. Nee, ich habe keine Lust, Poker zu spielen. Er setzt sich aber hin, er riecht so ein bisschen die Chance auf Geld. Er misstraut aber seinem Gambler's Fallacy. Er misstraut seinem eigenen Glück, aber er macht es trotzdem. Mhm. Und überreizt es dann natürlich, verliert die letzten 500 Mark, die beiden haben. Mhm. Und geht dann mit leeren Taschen von dann. So, es bleibt Krüger und Gottschalk nur noch eine Möglichkeit, nämlich bei Sasse anrufen und nochmal um mehr Geld zu bitten. Enkeltrick. Ich meine, wie ist ja, halt zwei, es ist ein bisschen so. Zwei extrem versuchen wir es einfach mal mit ganz altmodischer, klassischer Erpressung. Aha. So. Da kommt auch noch so eine Szene, wo halt Mike Krüger halt in irgendeiner Bar ist da an diesem Kurort und halt was trinkt und dann sagt der Kellner halt, also fragt den Kellner, über sein Geld, ist das genug? Und dann sagt der Kellner, nee, es ist nicht genug. Und dann sagt er, dann behalten Sie den Rest und geht weg. Was für ein Arschloch! Was für ein Arschloch, ey, Entschuldigung. Aber ich war gut, auch überrascht, dass die Szene weitergeht, ohne dass der Kellner dann plötzlich von links ins Bild wiederkommt. Zu Recht und sagt, Entschuldigung, und ihm am Stavittchen packt und dann so, ja, komm, dann darfst du aber mal ein paar Teller spülen, du Spasti. Ja, passiert nicht. Es ist halt, wie gesagt, ich würde gerne mal im Urlaub am Wörthersee machen. Das scheint da wirklich schick zu sein. Sehr, sehr verständnisvolle Gastronomen. Also die Österreicher sind ohnehin dafür bekannt, sehr, sehr höflich zu sein. Aha. Aber das fand ich fast schon utopisch. Aber wieso soll utopisch zuvorkommen? Wie soll ich das cool finden, wenn jemand sowas macht? Das ist halt wirklich, wie gesagt, wie so 13-Jähriger, der total grob zu seiner Oma ist oder so. Ist so, ja, komm, ja. Nee. Also ja. Egal, auf jeden Fall, die Szene, die wie sich das mit dem Geld wunderschöne und so, Urlaubsparadies ist für die halt auch nur ein weiterer Spielplatz für ihre Lust am Chaos. Small-Scale-Trickbetrügereien. Richtig. Und das also galt damals wahrscheinlich als Lebenskünstler, dieser Menschentyp. Das ist halt das, was heutzutage mich so Pickup-Artist. Ja. Ja. Ja, aber dann geht's halt auch irgendwie wieder, ja. Nee, die Art, wie das zustande kommt, regt mich auch total auf, weil der Plan, den sie dann schmieden am Telefon, ist halt, dass sie von dem Sasse mehr Geld haben wollen und dieses Geld soll diese Lucy nämlich ihnen bringen nach Bud Spencer und soll diese Alice gleich mitbringen. Das heißt, irgendwie durch diesen Plan wird dann von dem Typ ganz clever, geiles Double Date am Wörthersee werden die beiden Girls und das Geld kommt einem Pärchenurlaub am Wörthersee, kommt einem dann in diesem Zusammenhang schon sehr verdächtig bekannt vor. Muss man, Right what you know. High five, Thomas. High five, we are doing this. Ja. Also, aber es regt mich so auf, weil es ist dumm, so, ja. Es ist wirklich nicht mal, man hat das Gefühl, nicht mal das Mindeste, was man für ein Drehbuch tun muss, haben diese beiden geleistet. Weil einfach, ja, und dann ist die Szene zu Ende, dann haben sie wieder mehr Geld und kommen sie mit dem nächsten schwachsinnigen Plan daher. Nämlich die Beweisfotos, diese inszenierte Bezirzung. Nachdem sie rausgefunden haben, dass es gar nicht so ist, dass Frau Sasse ihrem Gatten fremd geht, sondern einfach nur der Spielsucht frönt. Richtig. Gehen sie zu ihrer zweiten Phase des Plans über, nämlich ein Foto zu arrangieren, das Frau Sasse beim romantischen Tête-à-Tête mit einem Nebenbuhler zeigt. Und dieser Nebenbuhler ist der hochwertigst maskierte Mike Krüger. Thomas Gottschalk lässt seine Maskenbildnerkünste nicht vergessen, richtig spielen und klebt ihm dann halt so ein Fake-Bart an und so alte 19. Jahrhundert Golferklamotten. Er sieht aus wie so ein wie so eine wilhelminische Karikatur von einem englischen Golfer aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Ja. Du hast es erfasst. Also wenn dann so anderer Humor reinkommt, ist er sehr, sehr gut abgehangen. Aha. Fast schon staubig. So ein leichter Pelz aus Schimmel, der sich auf den Witzen abgesetzt hat, schon. Und was ich halt auch, das ist, und das ist wieder dieser Film einfach, dass also diese Frau Sasse, die halt eine wirklich aparte Witwe ist, eine sehr aparte ältere Frau ist, halt irgendwie am Anblick dieses Cartoons praktisch Verlust, also sie ist fliegt halt sofort das Höschen weg. Ja. Sie ist total begeistert. Mike Krüger spielt diesen Herrn auch noch mit einem mit einem ziemlich, ziemlich schwachen berlinerischen Akzent. So, Hauptmann von Köpenick, Pseudo-Gedächtnisakzent, ja. Und aber sie findet es halt, total reizend. Sie ist da richtig Fanatin in diesen alerten Herrn. Richtig. Weil natürlich alle Frauen, also wirklich, wie gesagt, wenn es um den Krüger oder den Gottschalk geht. Zuerst sieht man aber die beiden, bevor sie zusammenkommen, halt ewig. Also man sieht so kurz einen Golfschabernack, wie Mike Krüger mit so einem Golfschläger rumblödelt. Ja. Und Thomas Gottschalk sitzt in so einem Golfauto und eiert den beiden. Und stalkt die beiden, was mich wieder an diesen ehemaligen Kollegen erinnerte. Okay. Jedenfalls, ja, das hat schon sowas creepy. Es zieht. Man sieht dann auch ewige Kameraschwenks über diesen menschenleeren Golfplatz. Dazu eine ganz komische John Carpenter-mäßige Synthie-Musik. Das ist sehr düster. Es kommt so eine düstere Synthie-Musik. Komisch. Auf jeden Fall kommen dann dieser Hauptmann von Köpenick-Golfer und die Frau Sasse zueinander. Und mit seinem Mutterwitz und seinem ansprechenden Charme gelingt es Mike Krüger, in der Rolle eines, irgendwie, wie heißt der, Klopsi oder so? Ich glaube, er heißt, hieß so, Klopsi, Knobi. Knobi. Sein Deckname war Knobi, Oberst Knobi, sonst Oberst was. Ernst von Knoben. Das ist ein Lauch. Super witzigen Namen. Ach, Scheißdreck, ist das alles. auf jeden Fall kriegt er sie ziemlich schnell dazu, mit ihm ins Gebüsch zu verschwinden und ein bisschen rumzubusseln. Mhm. Was, dieser Frau Sasse sehr, sehr gut gefällt. Sie gibt sich ihm wirklich hin. Wie soll man auch Mike Krüger, also Mike Krüger ist fast ein bisschen überfordert, wie oft er sie küssen muss. Thomas Gottschalk findet derweil nicht so richtig einen guten Winkel, um sein Foto zu schießen, weil ihm immer so ein Ast vor der Linse hängt. Anstatt den Ast mit der Hand wegzumachen, fummelt er an diesem Golfauto rum. Das Golfauto prescht nach vorne und überfährt beide fast. Mike Krüger wirft sich schützend über die Frau Sasse drüber. Was dann aber wiederum aussieht. Und Thomas Gottschalk, es sieht dann halt auch wieder aus wie ein Sittenverbrechen. Richtig. Thomas Gottschalk, unter Brüllen und Zeter und Mordio schreien von Mike Krüger, zerrt Krüger von der Frau Sasse runter. Und das wird dann Umschnitt am nächsten Tag als heldenhafte Aktion in der Zeitung auf Seite 1 mit großem Foto von Thomas Gottschalk in seiner Rolle als Tommy Dingsbums abgefeiert. Und die Überschrift, ich habe mir das auch notiert, ja, jugendlicher bitte. James Bond rettet Millionären vor Lustkreis. Das ist auch ein tolles, das in Bud Spencer in dem Käseblatt gleich mit so einer Krachermeldung eröffnet wird und dass Thomas Gottschalk sich selber auch wieder, wahrscheinlich fraglos, wer die Zeile geschrieben hat, sich selber als jugendlichen James Bond tituliert. Wobei man halt sagen mit einem halben Augenzwinkern. Es ist ein bisschen lustig, vergleichen mit vielem anderen, was passiert. Einfach die Bündelung, dieser ganze Satz klingt einfach witzig. Aber jetzt kommt ja erstmal der rattenscharfe, knallharte Verschwörungsplot, der kommt ja jetzt erst. Ja. Durch sein Erscheinen in der Zeitung, also dadurch, dass sein Bild in der Zeitung abgedruckt ist, wird irgendwie so eine Art Botschafter von so einem arabischen Land. Ja, so weit sind wir noch nicht. Ach so, okay. Es kommt noch eine ziemlich okay, auf geht's. Fast sinnvolle Szene, wo man ganz kurz weder Mike Krüger noch Thomas Gottschalk im Bild sieht. Richtig, ja. Sondern Frau Sasse, ihre Tochter Lucy und besagte Alice, die Ex-On-and-Off-Beziehung von Mike Krüger. Und die eröffnen sich quasi gegenseitig den gesamten Plot. Also die schaffen da auch einen Tisch. Das ist einer der wenigen positiven Punkte an dem Buch, dass an entscheidenden Punkten gerade die Frauen dann halt miteinander reden. Natürlich nicht Bechdel-Test bestehend, sie reden nur über Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Ja, ist ja klar. Richtig, alles andere spielt für den Film keine Rolle. Aber sie teilen Informationen, was oft sehr, sehr frustrierend ist, wenn das nicht passiert. Ja. Aber es hat auch nicht so große Auswirkungen auf den Rest der Handlung, weil der Film sich jetzt plötzlich im letzten Akt, in der letzten halben Stunde in ein internationales Spionagedrama mit kulturellem Sprengstoff, würde ich fast sagen, entwickelt. Weil Gottschalk und... Nee, Quatsch! Das ist ja jetzt wieder die Szene, wo Gottschalk das zweite Mal in Drag ist. Oh mein, es gibt noch eine zweite Finte. Sie versuchen dann aus der Frau Sasse endgültig die Informationen rauszukriegen, ob sie fremd geht oder nicht. Und dazu verkleidet sich Thomas Gottschalk als Hellseherin, als Wahrsagerin, als Sternendeuterin. Madame Cassini. Mit einem ganz blöden, unglücklichen französischen Akzent. Yep. den Thomas Gottschalk aber sehr, sehr lustvoll vorträgt. Ich wollte gerade sagen, das ist auch wieder eine der besseren Szenen von Thomas Gottschalk, muss man ganz klar so sagen. Ist halt fürchterlicher Humor auch, aber... Das ist nicht so cool, nee, aber er macht es ja trotzdem. Ja. Und es macht ihm Spaß und er macht es oft. Und er gibt sich dann als so Madame Cassis oder Cassini aus und macht dann auch wieder irgendwie solche Ulks mit dem... Mit der Venus im dritten Haus, vierte ja. Tür links. Ha, ha, ha. Ich musste kurz lachen, als er gesagt hat, Steinbock ist im dritten Monat oder so. Ich musste nur, ich fand das ein bisschen lustig. Ich gebe es zu. Aber jedenfalls eigentlich. Ja, das führt dann aber auch nicht wirklich zu was. Also sie sagt dann, ja, ich habe keine Affäre, ich bin einfach nur spielsüchtig. Man erfährt halt nochmal, dass sie halt ihren Mann. Weil Thomas Gottschalk ja auch Herrschaftswissen hat. Er hat ja Hoheitswissen. Er war in dieser Szene als Beamter vom Landesamt für Statistik. Richtig. Und hat sie da ja schon erlebt. Und er hat ja das Geld an sie, ist ja auch wurscht. Was ich aber ganz lustig finde, ist, dass ihre Tochter ihre Mutter quasi ausliefert an Thomas Gottschalk in Drag. Das ist total seltsam. Weil diese Lucy hat gesagt, kriegt, führ doch mal die Frau Sasse hierher. Thomas Gottschalk weiß nicht, dass es die Mutter ist. Und sie macht es dann auch. Und man weiß nicht genau, was ihr Ding eigentlich ist. Aber ja. Ja. aber vielleicht will sie auch einfach nur die Welt brennen sehen. Sie ist auch ein Agent des Chaos, so wie... Kann sein. Egal. Krüger und Gottschalk kriegen dann aber eine Nachricht zugesteckt, dass also sie treffen sich dann auch mit Lucy und Alice in diesem Bad Porno da und kriegen eine Nachricht, dass sie in so ein asiatisches Massagestudio kommen sollen, weil sich da jemand mit ihnen treffen und ihnen eine Nachricht zukommen lassen will. Und da entspinnt sich jetzt dieses komplette Netz an vielschichtigigen internationalen Intrigen. Richtig. Auch mit sehr viel kultureller Sensibilität. Oh ja, das war auch dann wieder unangenehm, weil es sieht halt aus wie ein Puff. Es sieht halt aus wie das, was man sich unter einem Asia-Massagestudio gemeinhin vorstellt. Und der Film melkt dieses visuelle Klischee dann auch total ab. Man hat halt vier Südasiatinnen, die alle leicht bekleidet sind. Es ist auch schlimm, weil im Hintergrund kommt dann auch so komische Musik. Ja, das ist also hässlich. Ist nicht schön. Das ist nicht das schönste Gesicht, was Deutschland zu bieten hat. Das Ding ist, es gibt so ähnliche Szenen bei James Bond, muss man sagen. Ja, aber das ist dann halt nochmal eine Kategorie stumpfer. Ja, das stimmt. So, und sie werden dann halt durchmassiert. Man hat dann auch wieder so betretenen Schweigens, wo sich Krüger und Gottschalk voneinander entkleiden müssen, um dann von vier Asiatinnen mit Schwämmen gebadet zu werden. Und so richtig abgerubbelt. Und es hat dann wieder so eine unnötige Emmanuel-Note, die der Film keinesfalls braucht. Ich weiß, was wir für eine Szene reinschreiben. Wir gehen mal in den Handjob, puff. Und die Masseusen klatschen dann, wir fahren nach Barcelona und haben die Pest an Bord auf unserem. Es gibt dann, die werden dann einfach nur um Zeit zu schinden. Sieht man dann minutenlang, wie sie massiert werden und so abgeklatscht werden. Die Masseusen klatschen dann richtig so Rhythmen auf ihren Rücken und teilweise. Gags, das ist lustig. Ja, es ist lustig, dass sie dann so Stadiongesänge quasi rhythmisch nachklatschen. Doof. Doof bis wirklich sehr ärgerlich. Und in demselben Wellness-Salon, sag ich mal, trifft sich auch ein Geheimagent mit einem arabischen Emissär. Richtig. Der vermutet, dass auf den Ölscheich Habim Bam Bam Hamam. Ach, du hast ihn auch nicht, ja. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt, ist ja auch egal. Ölprinz Dingenskirchen, dass auf den Attentat verübt wird und zufälligerweise sieht Thomas Gottschalk fast haargenau so aus wie der. Weil wie sie aus der Zeitung. Sie haben dann die Zeitungsschlagzeile gesehen und das ist unser Mann. Mhm. Den können wir als Bodydouble benutzen. Damit die Terroristen, ihn nicht angreifen. Ja. Einer dieser Terroristen, wie gesagt, spielt von Otto Viretzer. Der uns noch häufiger begegnen wird. Immer an so kleinen Ecken lugt er dann hervor mit seinem kleinen glatzköpfigen Schnauzerkopf. Was ich allerdings kurz dachte, ist halt tatsächlich diese Beobachtung, Mann, diese Witze über Terroristen würden halt vollkommen anders rüberkommen heute. Nicht, dass sie gut rüberkommen in dem Film. Alle Kontextualisierungen von islamischer Kultur in dem Film kommen heute sehr, sehr anders rüber als 1983. Ja. 1983 gehörte der Islam eindeutig noch nicht zu Deutschland. Und Gottschalk und Krüger behandeln auch nicht so, als wenn das der Fall wäre. Ja, das stimmt, aber es wirkt halt schon fast. Es wirkt nicht wohlwollend, nein, das kann man nicht sagen. Ich hatte halt ein gegenteiliges Gefühl. Es ist halt so eine exotische Farbe. Es wird sich einfach so einem visuellen Klischee bedient. Richtig. Wie gesagt, der Scheich in seinem Kaftan. Es ist halt einfach so ein visuelles Chiffre, das jeder Kostümverleih im Angebot hat, besonders der eine Kostümverleih im Wörthersee. Mhm. Praktisch. Muss einfach praktisch denken. Ich habe halt gedacht, so, was war das für eine Zeit, wo halt diese Witze halt noch nicht so komplettes Unbehagen im Sinne von halt Blutvergießen und so weiter ausgelöst haben irgendwie. Aber ja, es war eine Auslands-, also, andere, ja, Zeit. Mhm. Ja. Ja. Ich würde fast sagen, wir laufen schon seit einer Stunde und 44 Minuten. Ich fürchte, es wird wieder ein zweiteiliger Podcast. Für die Supernasen, ey. Und ich hatte es am Anfang noch gesagt, wir kommen da schnell durch. Wir kommen da nicht in 15 Minuten durch, die quasi unser Upload-Limit darstellen. Es ist halt auch blöd, wir machen an der Stelle einfach einen Cut. Ich versuche es dann auch, ob ich es dann im Blog so hinkriege, dass die Folgen wirklich chronologisch nacheinander kommen und nicht dann der zweite Teil dieser Folge als erstes kommt und der erste Teil dann als zweites. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ihr werdet es ja dann sehen und hören. An der Stelle dann ein kurzer Schnitt, während wir uns erfrischen, austreten gehen und eine Kleinigkeit vielleicht naschen werden. Und dann sind wir gleich wieder da. Auf eurem MP3-Player sind es wirklich nur Bruchteile von Sekunden. Schöne Grüße aus Bud Spencer. Oh Gott. Ugh.